Fragen von Ihnen bekommen habe. Also, was bedeutet diese Revolution in der Geschichte des Kampfes für den Sozialismus? Da ist mir doch leicht schummrig geworden, vor allem mit der Zeitvorgabe in 10 Minuten zu diesem Thema zu reden. Ich habe mir hin und her überlegt, was kann man in diesen 10 Minuten alles sagen zu diesem ganz allgemeinen Thema. Vor allem habe ich vermutet, dass die Verwendung des Begriffs Sozialismus, dass da dahinter ein sehr klares Bild steht, was Sozialismus sein könnte. Also, dass ich dich und, das, und das muss ich sagen, ist bei mir schon längst nicht mehr der Fall. Ich war auch mal, dachte auch mal, ich hätte ein sehr klares Bild, was Sozialismus sein könnte. Und es hat sich dann im Laufe der politischen Erfahrung, aber vor allem auch der theoretischen Beschäftigung mit dem Sozialismus und mit der Arbeiterbewegung, hat sich das dann noch, wie soll ich sagen, stellt sich das differenzierter dar, um das mal unpolitisch zu formulieren. Und ich glaube, man kann hier keinen Vortrag halten über die Realgeschichte, wie die Revolution abgelaufen ist. Und ich setze jetzt mal voraus, dass da Vorkenntnisse da sind. Und es geht ja doch um die Frage, was bedeutet das oder was kann das noch bedeuten für heute? Lässt sich da etwas draus lernen? Gibt es da vielleicht noch Kontinuitäten, an die man anknüpfen kann oder knüpft vielleicht jemand dran an? Gut, ich habe mir ein bisschen was gedacht, wie ich das, auf was ich mich kapriziere und mein Spezialgebiet oder mit dem ich mich hauptsächlich beschäftigt habe, war immer die Theorie von Rosa Luxemburg und Liebknecht. Und also die, ich habe meine Dissertation geschrieben über die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung, also den Zeitraum von 14 bis 22, mit Schwerpunkt im Grunde auf der Spaltungsprozess innerhalb der Linken, also das nicht zwischen den Kriegsbefürworern, also NSPD und USPD, sondern innerhalb der USPD, nämlich USPD und die Gruppe Spartakusbund, beziehungsweise dann später die KPD. Wenn man für mich das jetzt im Anknüpfen an die Frage vorher, Erfolg oder Niederlage, kommt es natürlich ganz darauf an, auf welchem politischen Standpunkt man damals gestanden ist unter den Zeitgenossen. Und es ist auch heute noch so, dass das ganz unterschiedlich beurteilt wird. Ich gehe mal ein, was sehr wichtig ist, aus dem Verständnis der Zeitgenossen, zu versuchen, Verständnis für diese Zeit zu bekommen. Aus dem Verständnis der Mehrheit Sozialdemokraten war es natürlich überhaupt keine Frage, dass die große Errungenschaft der Revolution im November 18 die Erringung der Demokratie gewesen ist. Der Demokratischen Republik, allgemeines Stimmrecht für Männer und Frauen, es gab ja vorher kein Frauenwahlrecht. Das war Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und. Das waren die, das, was die Mehrheit Sozialdemokratie als den überwältigenden Erfolg dieser Revolution dazu angesehen hat. Man muss dazu sagen, um das zu verstehen, wenn man in die Tradition der Sozialdemokratie hineinguckt, dann glaube ich, kann man seit Erfurter Programm zusammenfassend vielleicht sagen und grob verallgemeinern, die Sozialdemokratie hat ein Bild gehabt von Sozialismus oder von sozialistischer Revolution, das davon ausgeht, als erstes muss die politische Macht errungen werden. Und das konnte man sich nur vorstellen in der Form der Demokratischen Republik. Über die Frage, was ökonomisch geschehen soll, haben sich nicht viel Gedanken gemacht. Es geisterten da, auch der Marx hatte da keine Vorgaben gegeben. Es gibt nur ein paar allgemeine Bemerkungen. Keiner hat im Grunde eine Idee gehabt, wie eine sozialistische Produktion aussehen könnte, sollte, was wünschenswert wäre. Man wusste nur, dass man den Kapitalismus beseitigen muss. Das war klar, aber was an seine Stelle treten sollte. Das hat die Leute nicht interessiert damals, weiß ich nicht. Jedenfalls stand das, wurde nur am Rande ab und zu mal diskutiert. Und der zentrale Punkt war die politische Frage, nämlich die Durchsetzung der Republik, steht ja auch schon im Erfurter Programm drin, und die Erkämpfung also des allgemeinen Wahlrechts, Männer und Frauen. Und dann, wenn man vielleicht mal die Mehrheit im Parlament hat, dass man dann die entsprechenden Gesetze erlassen kann, um den Sozialismus dann einzuführen. Es gibt auch eine andere Diskussion, aber die spielte keine so große Rolle. die aber dann auch im Grunde erst später geführt worden ist, vor allem in der Reformismusdebatte zwischen Rosa Luxemburg und Bernstein, dann war es schon eine andere Vorstellung thematisiert worden ist, nämlich, dass Demokratie alleine nicht ausreicht, im Gegenteil sogar, dass die Demokratie letzten Endes nur verhindert oder jedenfalls Reformen in der Demokratie, dass es zur Revolution kommen kann und dass es darauf ankäme, über die Diktatur des Proletariats in den Sozialismus zu gehen. Das war und das wurde in aller Schärfe von Rosa Luxemburg damals formuliert, ohne allerdings die Vorstellung der demokratischen Republik aufzugeben. Das hat sie nicht getan. Gut, und dann ändert sich, ich mache jetzt große Sprünge, ich gehe nicht ein auf die Spaltung entlang der Kriegsfrage, sondern auf die Diskussion, die mit im Grunde einsetzt mit der russischen Oktoberrevolution. Da wurde dieses alte traditionelle Verständnis der Sozialdemokratie, ich sage jetzt mal demokratische Republik plus Sozialismus in der Ökonomie, ohne zu wissen, was das ist, das wurde in Frage gestellt durch das, was Lenin und Trotzki dann auf die Beine gestellt haben in Russland und durchgedrückt haben, nämlich, dass der Sozialismus nur in Form einer Diktatur aufgebaut werden kann. Und das ist die spezielle Innovation von Lenin und Trotzki. Es kann nur geschehen in Form einer Einparteiendiktatur. Und das könnte man jetzt auf die Situation eingehen und versuchen, das zu erklären. Aus der Situation heraus und gibt es viele Argumente. Aber das Entscheidende war für den internationalen Sozialismus, dass das nicht als eine Notmaßnahme in Zeit einer extremen Situation ausgegeben haben, sondern sie haben das jetzt als die Auslegung des wahren Marxismus ausgegeben. Und das hat natürlich die anderen Theoretiker der Zweiten Internationale damals auf den Plan gerufen, die diese Interpretation von Marx und Marxismus nicht gewillt waren, dazu hinzunehmen. Und an der Spitze derjenigen, die Lenin und Trotzki kritisiert haben, Rosa Luxemburg auf der einen Seite und Kautsky, der eigentlich der Theoriepapst in der Zweiten Internationale der Sozialdemokratie gewesen ist, auf der anderen Seite. Aber die schärfste Kritik an dem, was Lenin und Trotzki praktiziert haben und durchgesetzt haben in Russland, war Rosa Luxemburg. Und ich nehme an, dass alle diesen weltberühmten Satz, meistens oder überwiegend, mehr ist ja eigentlich gar nicht oft bekannt von Rosa Luxemburg, der wird in diesem Zusammenhang Kritik an Lenin und Trotzki, an den Bolschewiki in Russland formuliert, nämlich Freiheit für die Anhänger der Regierung, Freiheit für die Anhänger einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Dieser Satz wird oft missverstanden als die Definition von individueller Freiheit. Damit hat es gar nichts zu tun, sondern es ist im Grunde die Definition einer pluralen parlamentarischen Demokratie. Eine der, finde ich, schärfsten und genauesten und kürzesten Definitionen und richtet sich dagegen, dass die Bolschewiki zu diesem Zeitpunkt, als Rosa Luxemburg diesen Text schreibt, September, Oktober 1918, bereits die alle anderen Parteien verboten haben und dass der Bürgerkrieg in Russland im Grunde begonnen haben als eine logische Konsequenz dieser Maßnahme, die die Bolschewiki ergriffen haben. Kommt dazu, oder vorgängig natürlich, dass auch nicht Rosa Luxemburg sich entschieden dagegen wehrt, dass die Bolschewiki über einen Putsch die Konstituante, die verfassunggebende Versammlung auseinanderjagen und abschaffen. Und gegen die Konstituante, gegen den Parlamentarismus, das Konzept der Räte, alle Macht in Räten und der Diktatur des Proletariats stellen. Rosa Luxemburg ist in dem Text, in der Kritik an den Bolschewiki die entschiedenste Verfechterin der parlamentarischen Demokratie, der demokratischen Republik, der Versammlungs- und Meinungsfreiheit, des Mehrparteiensystems und. Ich will jetzt diese ganzen Stellen sind ja mal für diejenigen, die sich mit der Geschichte der Revolution etwas befasst haben, denke ich mal, die kennen ja diesen Text und die wissen das ja auch. Das wird geschrieben, diese Verteidigung der Demokratie gegenüber den Bolschewiki, wenige Wochen vor der Novemberrevolution in Deutschland. Und wenn man nur diese Stellen herausnehme, könnte man annehmen, Rosa Luxemburg ist eine glühende Verfechterin der Demokratie. Schönere Formulierung findet man nirgends, jedenfalls auf der linken Seite, als sie damals formuliert hat. Aber diese Formulierungen stehen nicht vereinzelt, sondern sie werden im Grunde konterkariert durch ein ebenso glühendes Bekenntnis zur Diktatur des Proletariats. Sie sagt, es bleibt das unsterbliche Verdienst der Bolschewiki, dass sie nicht nur die Demokratie auf die Tagesordnung gesetzt haben, sondern vor allem den Sozialismus und die Diktatur. Und dann kommen emphatische Lobpreisungen dieser diktatorischen Maßnahmen, die die Bolschewiki eingeleitet haben. Und sie merkt offensichtlich dann selbst, dass beides eigentlich nicht zusammengeht. Auf der einen Seite hier parlamentarische Demokratie und auf der anderen Seite dieses Bekenntnis zu alle Macht und Räten und Diktatur des Proletariats. Und sie versucht in diesen Texten einen Formkompromiss, der lautet, sowohl Konstituante, also Nationalversammlung, Parlament, als auch Räte, als Rückgrat für diese Konstituante. Das ist das, was dieses Bild, das sie gebraucht, in diesem Text, ohne weiter auszuführen, was das institutionell bedeuten könnte. Das bleibt vollkommen im Wagen, im Leeren. Gut, wie schon erwähnt, es sind noch vielleicht zwei Monate hin bis zur Revolution. Rosa Luxemburg schreibt diesen Text im Gefängnis. Rosa Luxemburg und Liebknecht werden entlassen. In Deutschland bricht das alte System zusammen. Die Mehrheitssozialdemokraten und die USPD bilden eine Revolutionsregierung. Überall entstehen Arbeiter- und Soldatenräte. Und in Berlin konstituiert sich in der Vollversammlung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte ein Vollzugsrat, über den im Grunde die Absprache der Parteien zwischen USPD und NSPD, nämlich eine Revolutionsregierung zu bilden, paritätisch, legitimiert wird als eine Revolutionsregierung mit 3 USPD-Leuten und 3 NSPD-Leuten. Die NSPD, also Mehrheitssozialdemokratie, setzt am ersten Tag der Revolution als Hauptforderung erstmal die schleunigste Einberufung einer Nationalversammlung für das Deutsche Reich. Und die USPD ist nicht ganz so begeistert, sagt, wir müssen erstmal gucken, wie die Revolution verläuft. Macht man nicht so schnell. Aber innerhalb der USPD existiert die Gruppe Internationale bzw. der Spartakusbund. Und die hatten sich zu diesem Zeitpunkt entschieden, dass der Weg zum Sozialismus in Deutschland nicht mehr über die Demokratische Republik, über Demokratie geht, sondern der Weg in Deutschland, angelehnt an das Beispiel in der Sowjetunion, also die Sowjetunion hieß es noch gar nicht, das Beispiel Russland damals über die Diktatur des Proletariats und über die Räte. Und vom ersten Tag der Revolution in Deutschland ist das zentrale Streitthema, gehen wir den Weg über die Demokratie in den Sozialismus oder gehen wir den Weg über die Diktatur in den Sozialismus. Und auf der einen Seite eben NSPD, große Teile der USPD, und auf der anderen Seite Spartakusbund, revolutionäre Obleute, das ist eine spezielle Gruppierung innerhalb der USPD und Gruppe Internationale. Und dieser Streit in der ganzen Publizistik beherrscht die Diskussionen, die Streitereien innerhalb der Sozialdemokratie insgesamt. Man könnte meinen, dass praktisch die Spaltung entlang der Kriegsfrage entstanden war. Unterstützt man den Krieg, als Verteidigungskrieg oder lehnt man es ab? Die hat ja keine Rolle mehr gespielt durch die Niederlage. Aber es war sofort ein neues, viel grundsätzlicheres Streitthema auf der Tagesordnung, nämlich Diktatur oder Demokratie. Und jetzt ist das Erstaunliche, bleibt hier beim Thema Rosa Luxemburg noch ein bisschen. Rosa Luxemburg greift in die politische Auseinandersetzung am 19. November ein. Das ist ungefähr 10 Tage, nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen worden ist, und widmet sich gleich der zentralen Frage Nationalversammlung oder nicht. Und jetzt gehört sie zu denjenigen, die mit den die Vorstellung der Nationalversammlung in den Sozialismus kommen könnte, und die vehementeste und die wortmächtigste Vertretung einer Diktatur des Proletariats auch für Deutschland. Also wir haben 1 oder 2 Minuten. Gut, dann breche ich an der Stelle, mache ich hier einen Punkt und setze noch was zu der Bedeutung dazu. Über die weiß nicht, vielleicht werden es 3 Minuten. Geht das auch? Schneller 3 Minuten. Wenn man im Nachhinein das beurteilt, dann sieht die Sache dann vielleicht doch ein bisschen anders aus, ich sag mal, für die Zeitgenossen, die 33 dann erlebt haben, oder die vielleicht sogar 1920 schon erlebt haben. Stellt sich die Sicht ganz anders dar. Und wir gucken jetzt immer nur nach links. Man muss aber, wenn man das richtig einschätzen will, natürlich auf das Gesamtverhältnis, auf das gesamtpolitische Verhältnis in Deutschland gucken. Es war nicht so, dass die Mehrheit damals links gewesen ist. Links meine ich jetzt im breiten Sinne, nämlich Sozialdemokratie in unterschiedlichen Varianten, sondern die bei der Wahl zur Nationalversammlung gab es noch eine Mehrheit von Liberalen, von Zentrumsleuten und von Sozialdemokraten, die für die Demokratie waren, die eine Mehrheit im Parlament gestellt haben. Und bei der ersten Wahl zum ersten Reichstag in Weimar 20 hatten die Parteien, die für die Demokratie oder den Weg der Demokratie gehen wollten, schon keine Mehrheit mehr. Das heißt, die antidemokratischen Parteien, links und rechts zusammen, hatten schon eine Mehrheit im Reichstag. Und diese Mehrheit schmolz immer weiter, die für die Demokratie gewesen ist. Und jetzt dann zum Schluss noch den Satz, wenn sich durch die Niederlage der Weimarer Demokratie 1933 gegenüber den Nazis, da sind sich die Historiker weitgehend einig, fast egal welcher politischen Couleur sind. Wenn formuliert wird, dass die Weimarer Republik die Demokratie nur hätte verteidigt werden können gegenüber dem Nationalsozialismus, dann nur, wenn man alles tut, um die Demokratie zu verteidigen. Da kann man ermessen, welche Bedeutung die Demokratie, die in der Novemberrevolution 1918 errungen worden ist. Erst in der Niederlage wird im Grunde deutlich, was die Bedeutung von Demokratie, von demokratischen Verfahren, von Rechtsstaatlichkeit und so weiter, Meinungsversammlungsfreiheit im Grunde bedeutet hat. Und da wird vielleicht auch deutlich, der Weg, den die Rosa Luxemburg dann für die Sparerflussgruppe gewiesen hat und die Gründung der KPD, weil das war die logische Konsequenz, dass man, indem man abschied von der Demokratie und die Diktatur wollte, gab es auch keine Möglichkeit mehr, gemeinsam in einer Partei zu bleiben, und man musste diese Partei spalten und gründete eben die KPD und nannte sich dann nicht zu Unrecht eben Kommunistische Partei, auch in Anlehnung an das, was in Russland geschehen ist. Diese Partei ist vom Gründungspartei an gegen die Demokratie, Demokratische Republik, gegen die Weimarer Republik, und die gehen dann sogar so weit, gemeinsam mit den Nazis gegen die Republik zu kämpfen. Wenn man die Bedeutung erkannt hat, was das für die Demokratie zur Verhinderung des Nationalsozialismus, dann wird deutlich, dass für eine Katastrophe die Politik der KPD gegen die Weimarer Republik gewesen ist. Das kann man natürlich, das, was in der Folge nach 1919, als die Befreiung von Luxemburg geschehen ist, kann man nicht der Rosa Luxemburg natürlich in die Schuhe schieben, das ist mir schon klar, aber die Weichenstellung, die sie gemacht hat, nämlich sie war die maßgebliche Person für die Gründung der KPD zur Jahreswende 1819. Und die Ausrichtung der KPD auf eine antidemokratische Position, auf eine diktatorische Position, die Verantwortung trägt Rosa Luxemburg schon. Danke. Ich? Ja. Okay. Ich werde jetzt sehr große Zitate und sehr große Köpfe im Folgenden auffahren. Ich werde beginnen mit einem rätselhaften Satz von Walter Benjamin, um sich der Frage anzunähern, was es eigentlich bedeutet, wenn man sich heute mit der Vergangenheit beschäftigt. In seinem berühmten Essay über den Begriff der Geschichte schreibt Walter Benjamin, dass erst der erlösten Menschheit ihre Vergangenheit vollauf zufalle. Einer nicht erlösten Menschheit wäre also die Vergangenheit gar nicht gegeben. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir eigentlich zu der erlösten Menschheit gehören. Aber erstmal, bevor wir uns diese Frage stellen, will ich versuchen, ein bisschen Licht in diesen dunklen Satz zu bringen. Ihn zu erhellen, dabei hat mir ein Psychoanalytiker geholfen namens Sam Amani in seinem Essay Band Respektverweigerung. Der hat sich mit diesem Satz auseinandergesetzt und mit einer anderen Auffassung, die Benjamin über den Begriff der Geschichte kritisiert hat und die man gerade im Moment immer wieder hört, nämlich die Vorstellung, etwas sei durch die Zeit überholt. Der Anlass dafür ist, dass ein Freund von Marley zu ihm sagt, über den Rassismus in Österreich, dass es so etwas noch gibt. Dabei schreibe er schon das Jahr 2015. In diesem Zusammenhang erklärt Mahani, dass revolutionäre Bewegungen nicht allein auf die Gegenwart und nicht allein auf die Zukunft gerichtet sein können und dürfen, sondern auch auf die Vergangenheit gerichtet sein müssen. Allerdings geht es dabei nicht um die vergangene, die tote Vergangenheit, sondern um die untote Vergangenheit. Ein Zitat von Mahani aus seinem Buch Respektverweigerung: Die Erlösung der Vergangenheit ist nicht der zweite, der Erlösung der Gegenwart folgende Schritt. Vielmehr bildet die Erlösung der unvergangenen Vergangenheit die Voraussetzung für die Erlösung der Gegenwart. Bedeutet sie doch die Erlösung der Gegenwart von dem Unvergangenen in ihr. Die Heilung des noch immer nicht verbundenen Traumas, das in Epochen revolutionärer Krisen schon wieder zurückkehrt. Und es würde mich wundern, wenn jetzt viele Leute sofort an Marx erinnert werden, aber tatsächlich bezieht sich das auch auf eine berühmte Stelle im Werk von Karl Marx, nämlich dem 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Dieses Werk beginnt mit der viel zitierten Aussage, alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen ereignen sich zweimal. Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Und dann heißt es zu Beginn von Marx 18. Brumaire, die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise, beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf. Das lässt sich als Warnung an die Adresse revolutionärer Bewegungen lesen. Also insbesondere im Moment des Umbruchs kehrt das Vergangene zurück, kommt das Alte wieder hoch, weil man gar nicht genau weiß, wie eigentlich die Zukunft aussehen könnte. Und tatsächlich findet man in der Geschichtsschreibung zur Weimarer Republik über das Jahr 1918 eine solche Schilderung bei Arthur Rosenberg, dem ehemaligen KPD-Mitglied, der als Historiker vor allem bekannt geworden ist. Der schrieb 1935 in seiner Geschichte der Weimarer Republik, dass die deutschen Matrosen und Soldaten die Revolution nur gespielt haben. Also, er schreibt etwas ausführlicher: Die deutschen Matrosen und die Soldaten der Heimatgarnison legten sich gegen ihre Offiziere auf, um den sofortigen Frieden zu erzwingen. An Sozialismus dachten sie dabei zunächst nicht. Die soldatischen Rebellen befolgten das äußere Vorbild der russischen Revolution. Wenn sie die Offiziere und den Kaiser fortjagten, wenn sie die Allgewalt der Arbeiter und Soldaten proklamierten, dann spielten sie ein wenig Revolution. Das ist natürlich nicht genau das, was Marx sagt, weil es hier fast um ein bewusstes Aneignen von etwas gerade Gewesenem geht und nicht dem, was ein Unglück. Was wäre denn aber eine echte Revolution im Gegensatz zu einer gespielten Revolution? Und manche hat es eben schon gesagt, dass ihm das unklar geworden ist, aber das ist auch schon vor 100 Jahren den Leuten unklar geworden, die für die Revolution waren. Also ich kann das verdeutlichen am Beispiel von Alexander Berkman und Emma Goldman, die 1919 abgeschoben wurden aus den USA und in Sowjetrussland, also in Russland, die später in Sowjetrussland ankamen. Für beide war das ein glücklicher Moment, in Russland anzukommen und dort auch empfangen zu werden. Vinja Damschak hat ja ein schönes Buch veröffentlicht mit dem Titel Der schönste Tag im Leben des Alexander Berkman. Und das ist genau diese Ankunft in Russland. Und es dauert nicht mal zwei Jahre und die beiden sind zutiefst enttäuscht von dem, was sie sehen und erleben in Russland, obwohl sie ursprünglich begeistert waren von der Revolution, die wie Emma Goldman überzeugt war, nicht die Bolschewiki, sondern das ganze russische Volk mühsam durchgeführt hat. Emma Goldmans Resignation war so grundsätzlich, dass sie in ihrer Autobiografie später schreibt, dass sie die Revolution selbst betraf. Ihre Erscheinungsweise war so vollkommen verschieden von dem, was ich mir vorgestellt und als die Revolution propagiert hatte, dass ich nicht mehr wusste, was richtig war. Und genau mit diesen Fragen, denke ich, müssen wir uns heute wieder beschäftigen, denn auch heute ist nicht klar, was heißt eigentlich eine Revolution, denn das würde bedeuten, dass man weiß, was heißt eigentlich der Aufbau einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft, was heißt sowas wie Sozialismus und wie kann man das erreichen. Das sind große, offene Fragen. Manfred hat schon den Text erwähnt von Rosa Luxemburg zur russischen Revolution. Da schrieb sie auch nochmal ganz deutlich, dass die praktische Wirklichung des Sozialismus als eines wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Systems eben keine Sache ist, eine Sache ist, die völlig im Nebel liegt. Es sei eben nicht so, dass uns eine Summe fertiger Vorschriften vorlege, die man nur anzuwenden hat. Ich will auf die aktuellen Ereignisse, da ich aus Hamburg komme, auf die aktuellen Ereignisse seit genau einem Jahr in Hamburg später eingehen. Wir wollen uns ja heute Abend auch mit der Gegenwart beschäftigen, aber das können wir gerne in Diskussion machen. Ich will zurückkehren zu Emma Goldman. Also ganz sicher ist, dass Emma Goldman kein Parteienstaat und auch keine Parteiendiktatur in Russland wollte. Sie war ja schließlich Anarchistin. Aber was diese Frage angeht, schien es eigentlich keinen Widerspruch zu geben zwischen der Position von Emma Goldman und zum Beispiel der Position von Wladimir Iljitsch Lenin. Lenin hatte 1917 das Buch Staat und Revolution veröffentlicht, in dem er ankündigte, dass der bürgerliche Staat nach einer Revolution ein wenig absterben würde und zur Begründung keinen geringeren als Friedrich Engels zitiert, Zitat, das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum. Aber damit hebt es sich selbst als Proletariat, damit hebt es alle Klassenunterschiede und Gegensätze auf und damit auch den Staat als Staat. An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht abgeschafft, er stirbt ab. Und das ist ein hoher Anspruch. Also die Vorstellung, dass man so etwas wie den Staat nicht braucht. Lenin ging 1917 davon aus, dass die Organisation der Gesellschaft, der Produktion sich von selbst verstehen würde. Deswegen können an die Stelle des alten Herrschaftsapparates eine Selbstverwaltung rücken, die die Menschen mit der Zeit freiwillig übernehmen würden, nachdem sie gelernt hatten, Zitat, ohne alle Rechtsnormen für die Allgemeinheit zu arbeiten. Wer schon mal in einer linken WG gewohnt hat, weiß, dass selbst kleinere Fragen einige Diskussionen mit sich bringen können, zum Beispiel in den Müll austreten. Etwas später hat Lenin selbstkritisch angemerkt, dass die Bolschewiki, anders als in Staatenrevolution angekündigt, den Staatsapparat übernommen haben, und das war unser Unglück. Emma Goldman war mit Alexander Börfner nicht die Einzige, die über die Entwicklung einer Einparteiendiktatur besorgt war und beunruhigt war und das ablehnte. In dem 1918 verfassten Fragment gebliebenen Text zur russischen Revolution fordert Rosa Luxemburg, dass die dringlichste Aufgabe, die sich jetzt stellen würde nach der russischen Revolution, sei, Kritik zu üben. Bei dem ersten welthistorischen Experiment eines Arbeiterstaates, der zudem unter den denkbar schwersten Bedingungen erfolge, wäre es eine Illusion zu glauben, alles Weitere würde nun wie von selbst laufen. Im Gegenteil, nur eingehende nachdenkliche Kritik sei imstande, die, Zitat, Schätze und Erfahrungen und Lehren zu geben. Und das Zitat gehört, das Manfred schon erwähnt hat, das Zitat, das berühmte Zitat, Freiheit sei nun die Freiheit der Andersdenkenden, gehört in genau diesen Zusammenhang. Also, möglichst viele Menschen sollen sich an dem politischen Willensprozess beteiligen können. Deswegen ist es falsch, Meinungen zu unterdrücken. Deswegen ist die Freiheit eben immer die Freiheit der Andersdenkenden. Ich will noch auf einen weiteren Aspekt eingehen, in dem ich glaube, dass die Vergangenheit eben noch nicht vergangen ist, sondern noch als unvergangen fortbesteht. Luxemburg nutzt diesen Text auch, um die Nationalitätenpolitik der Bolschewiki zu kritisieren. Und sie gleicht es genau mit dieser Frage nach Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung, Demokratie und so weiter ab. Und so schreibt sie zur russischen Revolution, es bestehe ein Widerspruch, der umso unverständlicher sei, Zitat, als es sich bei den demokratischen Formen des politischen Lebens in jedem Lande, wie wir das noch weiter sehen werden, tatsächlich um höchst wertvolle, ja unentbehrliche Grundlagen der sozialistischen Politik handelt, während das famose Selbstbestimmungsrecht der Nationen nichts als eine kleine, hohle, bürgerliche Phrasenologie und Unmut ist. Wer mit heutigen linken Strömungen zu tun hat, weiß, dass das Selbstbestimmungsrecht der Nationen nach wie vor hochgehalten wird. Ich glaube, da kämpfen wir immer noch mit dieser Vergangenheit. Aber zurück zur Frage der Demokratie. Ohne Mitbestimmung, so ist Rosa Luxemburgs Argumentation, ohne Mitbestimmung der breiten Bevölkerung würde eine bürokratische Herrschaftsform entstehen. Und das kritisiert Luxemburg zu einem Zeitpunkt, als sie noch mit Fug und Recht davon ausgehen konnte, dass da Menschen guten Willens in Russland gerade im Staatsapparat das Sagen haben. Also, ihre Sorge klingt folgendermaßen. Zitat: Das öffentliche Leben schläft allmählich ein. Einige Dutzend Parteiführer von unerschöpflicher Energie und grenzenlosem Idealismus, die regieren und regieren, unter ihnen leitet in Wirklichkeit ein Dutzend hervorragender Köpfe und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zur Versammlung aufgeboten, um den Reden der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen und so weiter. Also das Jahre bevor Stalin überhaupt nur eine höhere Position bekommen hat. Rosa Luxemburg hat dann Ende 1918, 1919 maßgeblich die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet und hat sich genau in diesem Zusammenhang mit der Revolution in Deutschland auseinandergesetzt. Und sagt auf dem Gründungsparteitag, Zitat, der 9. November in Deutschland war eine Revolution voller Unzulänglichkeiten und Schwächen. Das ist kein Wunder. Man kann nicht erwarten, dass man in dem Deutschland, das das furchtbare Bild des 4. August 1914 und der 4 Jahre darauf geboten hat, plötzlich am 9. November 1918 eine großartige klassen- und zielbewusste Revolution erlebt. Und was wir am 9. November erlebt haben, war zu drei Vierteln der Zusammenbruch des bestehenden Imperialismus als Sieg eines neuen Prinzips. Erst in den letzten Wochen, als ein paar Streiks vor allem im Ruhrgebiet hochkamen, sagt sie, haben dann spontan Streiks angefangen, um sich bemerkbar zu machen. Wir wollen es nunmehr aussprechen. Es liegt gerade im ganzen Wesen dieser Revolution, dass die Streiks sich mehr und mehr auswachsen, dass sie immer mehr zum Mittelpunkt, zur Hauptsache der Revolution werden müssen. Darauf gibt es eine große Zustimmung bei der Gründungspartei der KPD. Und führt dann nochmal aus, das ist dann eine ökonomische Revolution und damit wird sie eine sozialistische Revolution. Und weiter, man dachte, es ist nur nötig, die alte Regierung zu stürzen, eine sozialistische Regierung an die Spitze zu stellen, dann werden die Kräfte erlassen, die den Sozialismus einführen. Man hört an der Formulierung ein bisschen auch die gleiche Kritik an der russischen Revolution. Das war wiederum nichts als eine Illusion. Also jetzt müssen wir nur den Zar und den König ersetzen durch eine neue Regierung und dann würde es schon laufen. Und sie sagt ganz grundsätzlich auf diesem Gründungsparteitag der KPD, der Sozialismus wird nicht gemacht und kann nicht gemacht werden durch Dekrete, auch nicht von einer noch so ausgezeichneten sozialistischen Regierung. Und sie kommt dann zu dem großen Schluss, dass die Revolution zum 9. November vor allem eine politische Revolution war, während sie doch in der Hauptsache noch eine ökonomische werden muss. Also, das ist Rosa Luxemburgs eigene Einschätzung. 1918 keine sozialistische Revolution in Deutschland. Ich glaube, das ist auch relativ unstrittig, dass es die nicht gegeben hat. 1923, als sie Kommentaren zum letzten Mal darauf setzte, dass sie in Deutschland erfolgen sollte, ist sie auch nicht erfolgt. Und das hieß auch, dass die Idee der Weltrevolution, denn das war die ursprüngliche Hoffnung, Deutschland wird die nächste Revolution nach Russland passieren und dann wird es sich in die ganze Welt ausbreiten. Da das nicht passiert ist, wurde auch die Idee der Weltrevolution erstmal ad acta gelegt. Wie viel? Nein? Ja. Oh. Stattdessen Aufbau des Sozialismus in einem Lande. Okay, dann nehme ich mir den Rest für die Diskussion auf und will vielleicht als Diskussionsanregung nur noch etwas sagen zu dem allgemeinen Bild, was herrschte in den 20er Jahren, wie man den Kapitalismus überwinden kann. Die sehr einfache und sehr griffige Vorstellung war, man muss einfach nur die Bourgeoisie, die Kapitalistenklasse fortschaffen, beseitigen und dann hat man schon eine befreite Gesellschaft. Dann ist das Proletariat unter sich und kann alles selber regulieren. Und dem möchte ich eine neue Interpretation der von Marx gegenüberstellen, die Moshe Postol vorgelegt hat, der sich sehr intensiv mit dem Kapital auseinandergesetzt hat. Und Postol macht die Frage, ob etwas wie Sozialismus im Raum steht oder nicht, von der Frage abhängig, nicht ob eine Kapitalistenklasse, sondern ob ein Proletariat noch existiert. Und das den Rest für die Diskussion. Okay. Ja, also zum Beispiel Sie von der sozialistischen Alternative in Dresden, für uns, wir sagen eigentlich bei uns immer, Marxismus ist für uns Anleitung zum Handeln. Das heißt, wir versuchen uns mit Sachen wie der Novemberrevolution, die jetzt 100 Jahre her ist, auseinanderzusetzen. Wir versuchen, Lernen daraus zu ziehen, wir versuchen zu verstehen, was passiert. Und wir versuchen das auch auf heutige Kämpfe anzuwenden. Das kann man dann mehr oder weniger erfolgreich tun, oder das machen wir mehr oder weniger erfolgreich. Gerade eben engagieren wir uns sehr, sehr stark beim Kampf für mehr Personal im Krankenhaus. Sind dort sehr aktiv bei Aktionen vorbereiten und Schwestern und Pfleger organisieren. Und dort stößt man natürlich unweigerlich auf Sätze aus der schon zitierten Schrift von Rosa Luxemburg, die mal gesagt hat über die Bolschewiki, dass ihre große Stärke war, dass sie nicht versucht haben, von der Mehrheit zur Aktion zu kommen, sondern von der Aktion zur Mehrheit. Ich denke, dass deshalb auch diese 100 Jahre, die jetzt zwischen der Novemberrevolution und heute liegen, für uns sehr, sehr interessant sind, weil in diesen 100 Jahren was passiert ist, weil damals was passiert ist, weil wir versuchen sollten, darüber zu diskutieren, wenn wir der Meinung sind, und der Meinung sind wir schon, dass Kapitalismus und Demokratie nicht zusammenpassen, dass wir dieses Ding, was Kapitalismus heißt, irgendwann loswerden müssen, um zu einer Gesellschaft zu kommen, weltweit, die für alle Menschen zu leben lohnt. Deshalb ist es für uns wichtig, uns damit auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es auch ganz normal, dass jetzt viel über die Oktoberrevolution gesprochen worden ist, weil die Oktoberrevolution zwar ein Jahr vorher war, aber doch vieles irgendwie für die Novemberrevolution eine Rolle gespielt hat, was damals passiert ist. Vielleicht als kleiner Punkt, in der Novemberrevolution 1918 wurde der 8-Stunden-Tag eingeführt durch den hier schon zitierten Rat der Volksbeauftragten, drei NSPD, drei USPD-Mitglieder. Der 8-Stunden-Tag ist, wurde später wieder aufgegeben und pipapo, aber er ist damit jetzt etwa 100 Jahre alt. Also der Kapitalismus hat es geschafft, in 100 Jahren die Arbeitszeit nicht weiter zu verkürzen. Jetzt geht es eher in die Richtung, dass die Arbeitszeit wesentlich verlängert wird, dass Arbeit dort verdichtet wird, wo die Arbeitszeit nicht verlängert wird. Und das ist ein Punkt, weshalb ich auch der Meinung bin, es ist wichtig, über die Novemberrevolution zu diskutieren, weil der Kapitalismus nach meinem Dafürhalten an seine Entwicklungsgrenzen stößt. Ich habe versucht, so ein paar Thesen aufzuschreiben, was uns vielleicht wichtig wäre in die Diskussionen über die Novemberrevolution, die wir hatten. Wir sind der Meinung, dass, und davon gehen wir aus, eine Revolution notwendig ist, um den Kapitalismus abzuschaffen, um zur befreiten Gesellschaft zu kommen. Wir glauben auch, dass eine Revolution nur möglich ist durch eine revolutionäre Organisation. Wir glauben, dass sie wichtig ist. Welche Rolle die spielt, dazu würde ich später noch was sagen. Wir sind auch der Meinung, dass Erhebungen, so wie Rosa Luxemburg das hier mal beschrieben hat, spontan beginnen, dass sie allerdings nur dann zum Erfolg und zum Stand geführt werden können, wenn es innerhalb dieser revolutionären Erhebung organisierte Kräfte gibt, die versuchen, diese revolutionären Bewegung Stück für Stück nach vorne zu bringen. Welche Bedeutung das hat, wie gesagt, ich versuche später noch zu erläutern. Wir glauben auch, dass es immer in Erhebungen, wenn sie ernster sind, wenn sie eine größere Bedeutung haben, sowas wie Räte, wie Sowjets, sowas wie Komitees geben wird. Das hat es in der Oktoberrevolution gegeben, auch in der Februarrevolution 1917 bereits. Das hat es in der Novemberrevolution gegeben, das macht Sinn, noch dazu würde ich noch was erklären. Das gibt es aber auch jetzt bei einer ganzen Reihe von Prozessen in Lateinamerika, das gibt es auch jetzt in Griechenland, dort, wo also Leute selbst Produktion übernehmen, dort spielen Räte, Sowjets, Komitees eine nicht unbedeutende, sondern sogar eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir sind auch der Meinung, dass wenn man den bürgerlichen Staatsapparat nicht los wird, sondern wenn man sogar wie die SPD, die NSPD, das 1918 dann endgültig getan hat, diesen als einen eigenen Staat annimmt, dann ist man automatisch dabei, diesen revolutionären Prozess nicht nur an die Wand zu fahren, sondern ihn auch in extrem schlimmer Form zu verraten, so wie es die NSPD-Führung 1918 getan hat. Und da sind wir bei der nächsten These. Es war 1918 der endgültige Übergang der Führung der NSPD hin auf die Seite der Herrschenden. Das hat man daran gesehen, dass, welche Rolle sie dort gespielt hat. Und da, um die Frage zu beantworten, war das jetzt ein Erfolg oder nicht, die siebte These, ich glaube ehrlich gesagt, dass jede Revolution von 1871 bis heute ein Erfolg war. Selbst dann, wenn sie niedergeschlagen wurde, selbst dann, wenn sie gescheitert ist, selbst dann, wenn sie nicht das erreicht hat, was sie erreichen wollte oder hätte erreichen können, weil jede dieser revolutionären Prozesse für uns voller großen Lehren steckt. So, jetzt muss ich mal auch mal hochgucken, damit ich nicht hier ins Blaue liege. Okay, vielleicht zur Organisation. Ende des 19. Jahrhunderts gab es innerhalb der anarchistischen Gruppierungen einen großen Streit, soll man sich organisieren, soll man sich nicht organisieren. Enrico Malatesta sagte ja, Suchy sagte, wenn überhaupt, dann nur ökonomisch. Das ist ein Streit, der in der anarchistischen Bewegung bis heute nicht beigelegt ist. Der Marxismus geht davon von anderen Dingen aus. Er sagt sehr wohl, wir müssen uns organisieren. Er sagt sehr wohl, es ist notwendig, eine Organisation aufzubauen. Wenn man sich anschaut, das Manifest der Kommunistischen Partei, da steht ja explizit drin, es geht jetzt nicht nur darum, Kämpfe zu gewinnen, sondern es geht selbst bei Niederlage darum, aus diesem Kampf gestärkt hervorzugehen und sich zu organisieren. Das alles ist kein Widerspruch zu all diesen Dingen wie, wie Schwarmintelligenz oder wie Spontanität der Massen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass beides in einem sich gegenseitig befruchtenden Verhältnis steht. Leo Trotzki hat mal gesagt, der Dampf sei die Masse und der Kolben ist eben die revolutionäre Partei, die revolutionäre Organisation. Und ja, es ist meiner Ansicht nach wichtig, dort, wo revolutionäre Organisationen bestehen, dort wird es Kämpfe geben, dort wird es auch erfolgreiche Kämpfe geben. Das sieht man heute. Die Privatisierung der beiden Dresdner Krankenhäuser ist im Wesentlichen auch dadurch verhindert worden, weil wir als Sozialistische Alternative damals die Initiative ergriffen haben, diese Privatisierung zu verhindern. Und das ist so etwas, wie überhaupt das 1918 gegeben hat, dass Matrosen sich erhoben haben, Matrosen gesagt haben, wir machen im Oktober 1918 keine Feindfahrt nach England. Denn das war ja das, was getan werden sollte. Die Führung der Marine hat damals gesagt, wir fahren nach England, völlig egal, ob wir alle sterben, völlig egal, ob die Schiffe versenkt werden. Wir tun das, wir ordnen das an. Und in dem Fall haben die Matrosen aus den Schiffen gesagt, wir werden uns dagegen zur Wehr setzen. Und das hat vor allem damit zu tun, weil es innerhalb der Matrosen Kräfte gab, die organisiert waren. Da waren USPDler drin, da waren Leute von Spartakusbund drin, da waren NSPDler drin und die wussten sehr wohl genau, was zu tun ist. Das hatte vor allem damit zu tun, weil sie als Facharbeiter damals sehr hohe Bildung verfügt haben, weil sie sehr häufig organisiert waren und weil sie sehr wohl wussten, wir müssen und wir können etwas dagegen tun. Welche Bedeutung so eine Partei hat, sieht man vielleicht auch im Vergleich Spätsommer, Herbst 1917 in Russland und Januar 1919. Im Januar 1919 wird in Berlin durch Friedrich Ebert, der sehr weit links stehende Polizeipräsident Emil Eichhorn, USPD-Mitglied, entlassen, weil er mehrmals der NSPD dazwischen gefunkt hat, im Zusammenhang gegen die Revolution abzuwürgen. Und damals sind es USPD, die sehr junge KPD, ein Teil, ein linker Teil der NSPD, die dann aufrufen zur Massendemonstration. Karl Liebknecht sagt jetzt noch wieder Revolution. Rosa Luxemburg sagt es viel zu früh. Und diese Debatte konnte auch zu früh oder nicht, von eben nicht breit geführt werden, weil sowas wie eine breite revolutionäre Organisation zu dem Zeitpunkt nicht bestanden hat. In Russland gab es sie. In Russland wurde genau diese Diskussion über Monate hinweg geführt. Ist es soweit, ist es nicht soweit? Und man hat sich dafür, nach meiner Ansicht nach, zu Recht entschieden, den Schritt zu wagen. Das sind wir auch so bei so einem Punkt, wenn es um Revolution geht, es kann viel schneller gehen, als man glaubt, dass es da ist. 1871 hatte damit niemand gerechnet, dass es 72 Tage Herrschaft von Arbeiterinnen und Arbeitern in Paris gibt, aber es gab es nicht. Zum anderen, Sowjets, vielleicht die Frage, wird es immer wieder Sowjets und immer wieder Räte geben? Vielleicht ist man noch ein Punkt dazu, weil die Frage ja immer war, Nationalversammlung oder Sowjets. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass Räte, Komitees, Nachbarschaftskomitees, wie sie zum Beispiel in Venezuela entstanden sind, sehr viel demokratischer sind, als wenn man alle ein paar Jahre eine Partei eine Stimme gibt, die dann entscheidet und dann können wir schauen, was da passiert oder was da nicht passiert. Was passiert, wenn man eine Partei eine Stimme gibt, selbst alle, der man vertraut, da braucht man nur schauen, was im Wahlprogramm drinsteht, was Parteien mitunter nach der Wahl tun. Wir werden jetzt erleben, das sind wieder bei der SPD, dass die SPD aus reiner Staatsräson diesen ganzen Transitzentren, die jetzt von CSU und CDU vorgeschlagen werden, zustimmen wird, obwohl sie noch im Wahlprogramm gesagt haben und als sie in die Große Koalition gegangen sind, mit uns wird es das nicht geben, das wird es jetzt sehr wohl geben. Ich glaube, es ist jetzt, dass Räte des Komitees sehr viel unmittelbarer sind. Dort organisieren sich Leute im Stadtteil, im Betrieb, um die Koalition zu organisieren, um zu diskutieren, brauchen wir jetzt einen Kindergarten, brauchen wir ein Schwimmbad in unserem Viertel, wie soll es aussehen, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir leben. Das heißt, eine sehr viel unmittelbarere Demokratie. Das heißt aber auch, dass man den Schritt gehen muss, dass man den bürgerlichen Staatsapparat und seinen Zwangsorganen loswerden muss. Und ich glaube, dass das nur organisiert möglich ist. Hier hatte ich schon einiges zur SPD gesagt. Ich glaube sehr wohl, dass das, was im November 1918 passiert ist, ein riesengroßer Schritt war. Im November 1918 hat eine Partei die auch von ihrer Basis immer noch wahrgenommen wurden, ist als eine sozialistische Partei den Leuten verkauft, wir machen jetzt Sozialismus, wie machen wir das, wir haben einen demokratischen Staat, wie demokratisch er war, stellt sich ehrlich gesagt für mich die Frage, wenn man sich anschaut, wie leicht es in der Bundesrepublik möglich war, Streiks abzuwürgen, wie leicht es möglich war, dass eine Partei wie die NSDAP derart große Bedeutung erlangen konnte, wie leicht es möglich war, dass Organisationen wie die SA beispielsweise von der Reichswehr, vom Grenzschutz ausgebildet worden ist, von der Polizei teilweise Waffen erhalten hat und, und. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der bürgerliche Staatsapparat ein extrem großes Problem darstellt. Und ja, es wäre richtig gewesen, diesen zu stürzen. Meiner Ansicht nach wäre es unerlässlich gewesen. Ich glaube, dass 1933 nicht allein aus 1918 erklärt, aber doch eben ja leider zum Teil. Was heißt das für uns heute? Das heißt für uns heute, ja, es ist sehr viel schneller möglich, also, als wir das denken, dass es sonst eine Erhebung gibt. Was wäre eigentlich gewesen? Und die Frage sollten wir uns stellen, wenn es in Griechenland so weit gekommen wäre, wenn es in dieser Regierung nicht den Verrat ausgeübt hätte, den sie ausgeübt hat, sondern wenn die Syriza Regierung den Weg gegangen wäre, den sie angekündigt hat zu gehen, was wäre passiert? Wäre es in Griechenland zur Revolution gekommen? Griechenland hätte allein da gestanden, wie Russland 1917, welche Folgen hätte das gemacht? Und es stellt uns eigentlich vor die Aufgabe, dass wir sehr wohl hier momentan im 100. Jahr nach der Novemberrevolution uns die Frage stellen müssen, was können wir hier tun? Welche Kämpfe können wir hier führen und welche Lehren hat die Novemberrevolution? Da finde ich, nochmal darauf zurückzukommen, ja, ich glaube, wir müssen Organisationen aufbauen, die sehr wohl sich die Frage stellen, wie kommen wir zu einer sozialistischen Gesellschaft. Und dort finde ich, dass das hier gesagt wurde, ist durchaus total stimmig. Ne? Es gibt überhaupt keine Schablone dafür. Aber genau deshalb müssen wir die Diskussion führen. Wie wollen wir leben? Ne? Wie soll das aussehen? Wie sollen Entscheidungen getroffen werden? Und ich glaube, ja, dazu ist es notwendig, weil du gesagt hast, muss ich also mal, weil du gesagt hast, die Bourgeoisie einfach wegpacken. So einfach wird es natürlich nicht sein, das ist überhaupt keine Frage, aber wenn sie alle aus der Vorstellung ist überhaupt keine Lösung, das sind uns glaube ich auch alle einig. Aber es ist sehr wohl die Frage, wer verfügt über Produktionsmittel, wer verfügt nicht über Produktionsmittel. Wer trifft Entscheidungen in einer Gesellschaft, wer trifft sie nicht. Und ich glaube, dass die Novemberrevolution aufgrund dessen, was die SPD getan hat, den Fehler gemacht hat, diese Frage nicht genügend zu stellen. Es ist auch nicht wahr, dass sie sie nicht gestellt. Die NSPD hat sehr wohl eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich damit beschäftigen sollten. Wie kann das denn aussehen? So eine Verstaatlichungsmaßnahme. Wie kann man den Kapitalisten jetzt Produktionsmittel wegnehmen? Wie kann man Produktion organisieren? All das haben sie sehr wohl gestellt. Sie haben es aber in einer Art und Weise getan, dass sie gesagt haben: Das ist jetzt nicht die Frage, das müssen wir irgendwie in 5 oder 10 Jahren entscheiden. Das wäre im November 1918 die Frage gewesen. Insofern glaube ich, selbst in dieser Zeit, wo wir erleben, dass wahrscheinlich im nächsten Jahr jeder vierte in Sachsen AfD wählen wird bei der Landtagswahl, stellt sich für uns eigentlich die Frage, stellt sich für mich persönlich die Frage, ist nach 100 Jahren, 100 Jahre nach der Novemberrevolution, der Kapitalismus nicht also an dem Punkt angekommen, wo wir an die Frage gehen müssten, ihn anzuschaffen. Danke. Also habt ihr dann unmittelbare Reaktionen nacheinander? Oder habt ihr so was zu sagen? Also weil, ich würde, also weil es gibt ein paar interessante Richtungen, in denen wir jetzt gehen können. Aber wenn du schon was, also ja, es sind so viele Themen angesprochen, weil ich bin nicht nochmal hier 20 Minuten, auch nur 10 Minuten reden, aber ich könnte zwei Sachen rausnehmen. Okay. Vielleicht das Letzte, was du gesagt hast, dass die NSPD dadurch, dass sie die Demokratie 18 verteidigt hat, Verrat begangen hat. Mir sträuben sich langsam die Haare, wenn ich diese Polemik, also vor allem den Begriff Verrat höre, weil historische Bewegungen und Meandern können nie durch Verrat erklärt werden. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Die Streitfrage demokratischer Republik, also Parlamentarismus, Nationalversammlung, Mehrparteiensystem, Meinungsfreiheit und. Oder Diktatur des Proletariats, das heißt also politisch, erstmal Ausschluss einer sozialen Klasse von der politischen Willensbildung und Teilnahme. Das heißt es, wenn man das übersetzt. Wurde ja nicht von der NSPD entschieden, sondern wurde entschieden auf den Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte ganz Deutschlands hier in Berlin am 16. Dezember 1918. Das heißt, gerade die Institution, die Revolution getragen hat, und wenn man so will, in einem Zustand, wo man, wenn man schon, ja, das ist ein Begriff, erfasst nicht, aber die Verfassungsrechtler wie der Huber haben den gebraucht, dass in dieser Zeit, bevor die Nationalversammlung gewählt war und das alte System zusammengebrochen oder hinweggefegt, gab es so etwas wie eine Diktatur des Proletariats, weil die Arbeiter- und Soldatenräte, die zu 99%, glaube ich, aus, wenn man das sozial betrachtet, aus der Arbeiterschaft gekommen sind. Das Bürgertum war ja nicht beteiligt an der ganzen Geschichte. Und diese Arbeiter- und Soldatenräte im ganzen Deutschen Reich haben Delegierte gewählt zu einem Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin. Und auf diesem Kongress wurde diese zentrale Streitfrage zwischen den Parteien, Diktatur oder Demokratie, wurde diskutiert und verhandelt und entschieden. Und die überwältigende Mehrheit der Arbeiter- und Soldatenräte waren für die bürgerliche Demokratie, für den Parlamentarismus und waren gegen eine Diktatur des Proletariats. Und da kann man doch nicht von einem Verrat der MSPD sprechen. Das verstehe ich überhaupt nicht mehr. Das hat Punkt an der Stelle. Und das andere ist, knüpft an die, was du gesagt hast, die Frage, wenn man das sich genauer anschaut, wie die Situation 18 gewesen ist, der Krieg verloren, die waren Stillstandsbedingungen, die Armeen mussten zurückgeführt werden. Das zentrale Problem, die Wiedereingliederung der Soldaten in den Beruf, die Umstellung der Kriegsproduktion auf Friedensproduktion. Hier in Berlin, die Spandauer Heereswerkstätten, die Kanonen produziert haben und Munition und alles, die mussten von einem Tag auf den anderen die Produktion einstellen. 60.000 Arbeiter, sag mal, den ganzen Tag herumgelungen in den Heereswerkstätten, wussten nicht, was sie machen sollten. Die konnten auch nicht nur 8 Stunden Skat spielen. Und die waren dann hellauf begeistert, wenn sie zur Demonstration nach Berlin fahren konnten, damit irgendwas los war. Aber eine Idee, was man macht mit 60.000 Arbeitern, die 4 Jahre lang nur Kriegsmaterial produziert haben, und zwar möglichst schnell. Der Staat konnte ja nicht hier einfach weiter finanzieren, wenn da keine Werte mehr geschaffen worden ist. Die hat keiner gehabt. Und das Problem, das ich überhaupt stellte, durch die Rätebewegung, weil nachdem klar war, dass politisch es zum Parlamentarismus kam, war die Frage der politischen Räte erledigt. Die ging aber reibungslos über zur Frage der Betriebsräte und der Wirtschaftsräte. Und das hat sich dann durchgesetzt. Das ist, wenn man so will, die zweite Errungenschaft neben der politischen, die bis heute Kontinuität hat. Das System in Deutschland, die industriellen Beziehungen in Deutschland mit diesem dualen System der Interessenvertretung, auf der einen Seite Gewerkschaften, und auf der anderen Seite die Betriebsräte, das kommt aus der Zeit der Revolution. Das ist eine revolutionäre Errungenschaft gewesen, dann das Betriebsrätesystem. Natürlich von den Zeitgenossen weit nicht so ausreichend, wie sie sich das gerne gedacht hätten, weil die Mitbestimmung der Betriebsräte natürlich an dem Maßstab gemessen, was die Initiatoren damals sich vorgestellt haben, gering gewesen sind. Aber es ist ein fantastisches System einer dualen Interessenvertretung, wo uns ganz Europa darum beneidet. Und das, die Frage, die sich dann für diese Leute gestellt haben, die im Betrieb auf demokratischer Grundlage zu Vertretern der Arbeiterschaft gewählt worden sind, war, wie qualifiziere ich diese Leute überhaupt? Weil es ja nicht so gewesen, dass die Arbeiter per se qualifiziert waren, die Betriebe zu übernehmen und die Betriebsleitung oder selbstständig zu führen. Sozialismus, wenn man da eine Definition nimmt, heißt ja die Übernahme der Produktion. Und dann im Gleichen sind die Bolschewiki im Grunde gescheitert. Es haben sich spontan Arbeiterausschüsse gebildet, Selbstverwaltungsorganen in den wenigen industriellen Zentren in Russland. Und die Bolschewiki waren gezwungen, diese Arbeiter-Selbstverwaltung zu zerschlagen. Gibt es eine riesen Diskussion, vielleicht hat die auch mal geführt, in Russland darüber, über die Arbeiter-Selbstverwaltung wird zerschlagen und dann eingesetzt ein Mannleitung, diktatorische Modelle von Betriebsleitung, die viel schlimmer gewesen ist als vorher durch die Unternehmen. Da werden die Unternehmer wieder versucht zu beschränken, damit sie zurückkommen und natürlich auch das ganze Management, das damals die Produktion beschlossen hat. Das heißt, wenn man die Frage nach Sozialismus oder sozialistischer Produktion konkret stellt, die Fähigkeit nämlich nach der Übernahme von einem Betrieb, dann gehen einem plötzlich die Augen auf, was da gemacht werden muss und vor allem, wenn man meint, dass die Arbeiter über Nacht praktisch zu Betriebsleitern werden können. Was machen Sie hier in Deutschland oder in Berlin vor allem? Sie bauen eine Räteschule auf, wo Sie Leute, die gewählt werden, in den Betrieb hinschicken und sagen, ihr lernt jetzt mal hier Betriebswirtschaft und, als was man braucht, um hier einen Betrieb zu kontrollieren oder vielleicht mitreden zu wollen. Und der Leiter der Betriebsräteschule hier in Berlin, Fricke, gibt einen Erfahrungsbericht nach ein paar Jahren, wo er sagt, das Problem war ja gar nicht, dass wir den Leuten, die zu uns gekommen sind, Betriebswirtschaft hätten beibringen können. Wir mussten, ich sage das mal ein bisschen übertrieben, mit den Grundrechnungsabend anfangen. Das heißt, die formale Qualifizierung der Arbeiter mit 8 Klassen Volksschule war, oder noch nicht mal 8 Klassen Volksschule, der Zustand der Schulen, wenn man sich den anschaut, war in keinster Weise überhaupt ausreichend, um nur auch ansatzweise in Fragen von Leitung von Produktion reinzugehen. Das heißt, praktisch stellte sich diese Frage gar nicht. Und da kommt man auf das Zitat, das du von der Rosa gebracht hast in diesem Text, dass die gesagt hat, es gibt gar keine Vorstellung von Sozialismus als rechtliches, soziales und wirtschaftliches System. Und jetzt wird immer geredet von Sozialismus und in einer schwachen Stunde von Elsig, wenn man ehrlich ist, kommt man dazu, ja, wir haben ja gar keine Vorstellung, was Sozialismus sein soll. Aber trotzdem sind wir draufgehauen auf Leute, die dann meinen, also hier jedenfalls von der politischen Form her anzuknüpfen als zentrale Vorstellung und wird dem Verrat am Sozialismus vorgeworfen, weil sie für die parlamentarische Demokratie einlegt und verbrannt den Pluralismus. Unverständlich. Also, muss man ehrlich sagen, mir ist es jetzt, also klar, natürlich ist es unstrittig, dass wir zum Beispiel in Personal- und Betriebsräten arbeiten. Wir nutzen dieses System so gut wie wir können. Wenn man sich mit einem beliebigen Personal- und einem beliebigen Betriebsrat mal unterhalten, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ja, da dürfen wir schon mehr als in der Weimarer Republik dürfen. Ne? Und das kann man ehrlich gesagt vergessen. Möglichkeit, die man hat zur Beeinflussung dessen, was im Betrieb passiert, sind enorm gering. Die sind sehr, sehr gering. Warum? Weil weder, also weil gerade Betriebsräte, das private Gefäß, Produktionsräte nicht antasten dürfen. Es ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit, dass sie über Entlassung entscheiden dürfen. Ja oder nein, aber das dürfen sie beispielsweise nicht. Ne? Da dürfen sie vielleicht sagen, wir finden das richtig oder wir finden das falsch, wenn entlassen wird. Ne? Aber sie dürfen sie nicht verhindern. Warum? Weil der Unternehmer die Entscheidung über, dem Unternehmen die Entscheidung über. Heißt also, genau das ist das Problem. Und natürlich gab es genau deshalb diesen Schrei, dass das Betriebsverfassungsgesetz 2021 eingeführt worden ist. Das hat eine ganze Weile gedauert. Ne? Gab es enorm viele Kämpfe vorher, weil eine ganze Menge Leute gesagt haben, das ist doch viel zu wenig. Übrigens auch innerhalb der SPD viele Leute gesagt, das ist viel zu wenig, was wir da dürfen. Ne? Und da hat die SPD-Führung sehr wohl als Staatsversorgung gesagt, aber so wird es gemacht. Es gab sehr harte Kämpfe um genau die Frage, wie das genau auszusehen hat. Und es gab durchaus viele Illusionen auch. Ne? Man könnte da irgendwie langsam reinwachsen in eine sozialistische Gesellschaft. Man könnte nur mehr Mitbestimmung das machen oder so. Und natürlich ist es völlig wichtig, mehr Mitbestimmung durchzusetzen, aber das allein wird natürlich das Problem, was man hat, nicht abschaffen. Und das hat meiner Ansicht nach auch das Ergebnis der Weimarer Revolution gezeigt. So. Im Übrigen ist es natürlich völlig wichtig, dass es keine fertige Vorstellung davon gibt, wie Sozialismus aussieht. Das würde ich übrigens auch falsch finden, wenn irgendjemand ein Buch schreibt und dann setzen wir das einfach um. Ne? Und ich glaube, dass es ja wohl ein Prozess ist, über den die Menschen entscheiden, wie man das umsetzt. Was du jetzt sagst, ja, die waren jetzt überhaupt nicht in der Lage und nur 8 Klassebildung und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo Produktion von Leuten genommen wird mit wesentlich weniger Bildung und es funktioniert prima. Fünf Fabriken in Venezuela, beispielsweise ein sehr schöner Film, den ich empfehlen kann, wo das genau gezeigt wird, dass das sehr wohl funktionieren kann. Die 72 Tage in Paris, ne, wo wirklich völlig ungelernte Leute Aufgaben können, aber die sie vorher nie hatten. Das hat funktioniert. Warum? Weil eben nicht mehr der Profit das Entscheidende war, was es eben kleine Nachwirkungen der Revolution nach wie vor war, sondern das Entscheidende war, wie wollen wir leben, wie soll die Gesellschaft aussehen, was nützt den Menschen, die in dieser Gesellschaft leben. Und ehrlich gesagt, also wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Welt gerade eben aussieht, ne, Umweltprobleme, die wir haben und so weiter, also schlechter, ne, kann es Leute, die Produktion übernehmen, auch mit wenig Erfahrung, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht machen, wenn man es etwas polemisch nennen möchte. Ne. Und schlimmer als das, wie viele Kriege geführt werden und wie viel Geld für Rüstung ausgegeben wird, kann es wahrscheinlich auch nie werden, wenn wir uns da, um ehrlich zueinander sind. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde da hat es, wie gesagt, eine Menge Beispiele gegeben, dass es sehr wohl funktionieren kann. Und es war sehr wohl eine Entscheidung der NSPD, wie sie sich zu bestimmten Dingen stellt und wie sie zu bestimmten Dingen sich positioniert. Wenn der Herr Friedrich Ebert zum Herrn, wie hieß es vorhin, Vorgänger in seinem Amt geht, ne? Der Prinz Max von Baden geht, ne? Und zu Prinz Max von Baden im Hof der Reichskanzlei sagt, ich hasse die Revolution wie eine Sünde, mit mir wird es das nicht geben. Wenn er am 10. November mit Gröner von der obersten Heeresleitung einen Pakt schließt und sagt, Gröner sagt ihm wahrscheinlich sogar wirklich, ich kann sie nie leiden und sie mich nie, aber wir können beide die durchgeknallten auf links außen auch nie leiden. Und er ruft sehr wohl zu Hilfe, als am 24. Dezember die Volksmarinedivision sagt, jetzt ist auch genug, ne? wir lassen uns sie nach Hause schicken, wir sind eine revolutionäre Truppe. Und die sollen auf diese Art und Weise niedergeschlagen werden. Was ist denn dann das anderes als Verrat? Ebert war nach wie vor eine Figur, an die viele geglaubt haben. Und er hat den Leuten ja auch, wer weiß was von Revolution erzählt. Natürlich ist das Verrat, wenn man hinter dem Rücken derjenigen, die auf einen setzen, mit den Gegenkräften einen Pakt bildet, dann ist das natürlich Verrat. Und das hat sehr wohl Entscheidungen gefällt. Es stimmt, 16. bis 20. Dezember, Reichsrätekongress in Berlin, ja, na klar, da ist die Entscheidung gefällt worden. Eine Entscheidung, wo Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Anne Wolken gefallen sind, dass das passiert ist. Aber es ist sehr wohl eine andere Frage, oder sehr wohl eine Frage, wie man vorher bestimmte Entscheidungen gesetzt und getroffen hat. Und es gab eine ganze Zeit immer und immer wieder unisono dasselbe, was die NSPD gemacht hat. Die haben Räte bombardiert mit Aufgaben, die sie natürlich nie lösen konnten in der kurzen Zeit. Und die Argumentation, die war durchaus perfide, war, seht ihr, man kann es nicht. Ihr braucht auf jeden Fall Leute, die professionell sind. Und es hatte übrigens keiner gesagt, am 16. bis 20. Dezember, dass die Räte alle nach Hause gehen. Das war ja gar nicht der Punkt. Na klar, die Nationalversammlung soll dann Entscheidungen treffen, aber es war nie gesagt, welche Entscheidung die Nationalversammlung trifft, erstens. Und zweitens, es war gerade in der USPD lange Zeit noch das Modell vorherrschend, dass man gesagt hat, die Räte setzen die Entscheidungen um, die die Nationalversammlung trifft, nicht der alte Verwaltungsstaat des Kaisers beispielsweise, ne? Nicht der alte bürgerliche kapitalistische Staat. Also dort hat man sehr wohl innerhalb der NSPD-Führung gewusst, wie man argumentiert, wie man sich verhält. Und das ist auch genau das Problem meiner Ansicht nach, was die Revolutionäre Linke hatte, dass sie so eine breite Organisation, wie das die NSPD hatte, die ihren Apparat eingesetzt hat, um die Revolution aufzuhalten, nicht hat, um die Revolution weiter irgendwie nach vorne zu treiben. Ich glaube, dem überlasse ich euch diesen Disput. Ich will vielleicht grundsätzlich etwas dazu sagen, weil wir uns bis eben einig waren, wir auf dem Podium, es gibt kein klares Bild vom Sozialismus. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, du hast gesagt, 1917 war ein Erfolg, 1918 war ein Erfolg. Ich finde ja, die Frage nach Erfolg und Misserfolg muss sich ja immer danach bemessen, was daraus geworden ist. Und man kann, wenn man 1917 in Russland lobpreisen will, dann muss man über die Entstehungsgeschichte des Stalinismus reden und man muss sich darüber klar werden, wie das daraus entstanden sein konnte. Ich habe meine einleitenden Worte mit der Formulierung angefangen, dass die Vergangenheit erstmal tot sein muss, damit etwas Neues entstehen kann. Dass überhaupt eine Person an die Spitze der kommunistischen Tribunale rücken kann, ist für mich ein Zeichen dafür, dass immer noch alte Bilder von Herrschaft existieren. Es gibt in dem einen Buch von Ginja Damschek die schöne Formulierung, wie in Russland 1917 in einigen Dörfern angekommen ist, dass die Revolution erfolgt wurde, nämlich mit der Formulierung, es gibt einen neuen Zaren und der ist Lenin. Und es sind genau diese Vorstellungen. Also die Vorstellung, die Welt wird von großen Persönlichkeiten gemacht und das sind zu der Zeit auf jeden Fall immer große Männer und die stehen an der Spitze und die machen das für die Massen. Und nur wenn so ein Bild noch sehr dominant ist, können sie noch Einzelpersonen wie Stalin durchsetzen. Das als ein Punkt zum Thema. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, das Problem war leider nicht, dass nicht klar war, was Sozialismus sein könnte, sondern ich denke, gleichzeitig war das Problem, es war zwar nicht klar, aber viele glaubten, dass es klar wäre. Und insofern es überhaupt eine Idee von Sozialismus gab, war es eine Idee, wir machen es so ähnlich wie in Russland. Und dann war genau die eine schrittige Frage, heißt es eine Parteiendiktatur, wie sie sich in Russland abzeichnet? Aber die drei Punkte, die ich sagen würde, die dazugehörten, war Verstaatlichung der Produktionsmittel, Planwirtschaft und eine Herrschaft irgendwie einer bolschewistischen Gruppierung, Organisation, wie auch immer. Ich will nur an einem Punkt deutlich machen, warum das überhaupt keine Garantie ist für eine sozialistische Gesellschaft. Und kann mich darum wiederum auf ein ehemaliges KPD-Mitglied berufen, nämlich Arthur Rosenberg, der in seiner Geschichte des Bolschewismus eine sehr schöne Buch davon festhält, über die Arbeit in Fabriken, einzelnen Firmen und Kolchosen und sich einfach nur fragt, was passiert, wenn Menschen einer von staatlicher Seite kommenden Planwirtschaft entsprechen sollen. Was machen sie? Die Kollektive als Ganzes haben kein anderes Interesse, als für ihre Mitglieder möglichst geschickt zu wirtschaften, möglichst wenig Ware zu den staatlichen Höchstpreisen und möglichst viel Ware zu den besseren privaten Preisen abzusetzen. Was sich damit produziert, schreibt Arthur Rosenberg, ist echte Warenproduktion im kleinbürgerlichen Geist. Also das Problem, was Rosa Luxemburg aufwirft, nämlich die Frage, wer plant denn eigentlich fürs Kollektiv, was, wann, wie, in welchem Umfang hergestellt werden soll, produziert werden soll. Also das, was sie mit ihrer polemischen Bemerkung deutlich macht, mit, da sitzen ein paar idealistisch gesinnte Parteiführer und regeln das alles. Genau das muss reflektieren, dass dann alle einigermaßen kluge Menschen sagen, ja, dann schlagen wir für unseres kleinen Kollektiv das Beste aus der Sache raus. Und dann arbeitet man eben, indem man dediziert wird, etwas langsamer, um dann im nächsten Moment schneller arbeiten zu können. Also Planwirtschaft alleine ist überhaupt kein Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft, sondern nur zu einem Staatskapitalismus. Und die anderen Punkte können wir dann in der Diskussion weiterfahren. Okay. Gibt es noch Fragen dann von dem Publikum aus? Also ich würde gerne hören, wir haben gerade also dieses Gespräch darüber, so was eigentlich Sozialismus heißt. Und Sie haben gesagt, also keine Diktatur des Proletariats, über den Staat und Produktionsmitteln erworben wurde oder so. Also sie deuten auf also Schule, Bildung und Kleinbetrieben, in Betrieben, die so, wo man eine bestimmte Vorstellung haben kann. Und sie haben auch also darauf hingewiesen, wie also das problematisch ist, und wie das beide sind 19 Achsen. Ich würde gerne hören, was du, Olaf, also mit deinem Piston-Zitat, Also, wenn es nicht über den Planwirtschaft gehen soll und diese Piston-Idee, dass wir irgendwie Arbeit als solche abschaffen müssen, oder dass die Potenz von Sozialismus liegt gerade in also kapitalistischer Arbeitsprozess, also Arbeit als Ware. Ich würde gerne hören, also was du da mit Piston als Sozialismus so vorstellen könntest, was deine Idee da war. Jetzt muss ich das auch ausbaden. Ich habe ja schließlich eine provokante Formulierung gebraucht. Pastor versucht damit, mehr Licht in den Satz zu bringen, jeder nach seinen Bedürfnissen und jeder nach seinen Fähigkeiten, das sich bei Marx findet. Und versucht sich klarzumachen, was das eigentlich heißt für eine zukünftige nicht-kapitalistische Gesellschaft. Und das heißt eben nicht, dass alle Menschen 8 Stunden arbeiten oder 12 Stunden arbeiten oder 10 Stunden oder 16 Stunden, sondern jeder Mensch nach seinen Bedürfnissen und nach seinen Fähigkeiten. Und das müsste eine Gesellschaft leisten. Und die Grundfrage ist ja erstmal, ich kenne mich ja relativ gut aus mit der Tagespublizistik der Kommunistischen Partei Deutschlands. Da wird überhaupt nie die Frage gestellt, was produziert wird. Es wird immer nur problematisiert, dass das in den Händen einer besitzenden Klasse ist. Aber die Vorstellung, dass sich vielleicht auch die ganze Art der Produktion ändert, dass es in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft gar keine Industrie im klassischen Sinne mehr gibt, dass ganz anders hergestellt wird und dass kollektiv entschieden wird, was eigentlich hergestellt werden soll, das sind die entscheidenden Fragen. Und nicht, natürlich ist die Bedingung dafür, dass damit die Produktionsmittel erstmal einer Minderheit weggenommen werden. Aber der nächste Schritt ist nicht, jetzt gehören sie der Mehrheit und jetzt machen wir so weiter wie bisher, sondern die Frage, wofür wollen wir denn eigentlich das produzieren? Im weitesten Sinne führt es dann auch zu den ganzen Problemen der Umwelt, mit denen wir heute konfrontiert sind. Auch das ist die Frage. Also wollen wir diesen Preis zahlen für Elektrizität und so weiter? Und denkst du, dass das so kann über die parlamentarische, bürgerliche Demokratie entschieden werden? Nein, ich glaube, das ist der einzige Dissens, den ich mit Manfred hier vielleicht hätte. Ich finde die Gegenüberstellung zwischen Bolschewismus, also die Sorge um eine Parteiendiktatur und parlamentarische Demokratie, die finde ich zu einseitig. Also da gibt es ja immer noch das Modell der Rätegesellschaft. Und ich bin mir nicht so sicher wie du, dass Rosa Luxemburg diesen Gegensatz so deutlich macht, wenn sie immer betont, es muss Mitsprache geben. Denn Mitsprache kann sich auch auf ein Rätesystem beziehen. Natürlich, ich glaube auch, es gibt Stellen in ihrem Text und auch in anderen Veröffentlichungen, die zeigen, sie denkt noch an etwas wie ein Parlament, in dem die Meinungsbildung stattfindet. Aber die Meinungsbildung findet eben auch auf der Straße statt und könnte ganz andere Gremien haben. Und ich denke, dass ihre Forderung nach Demokratie für sie sehr viel weiter gefasst ist, als dass man es auf diese Opposition, parlamentarische Demokratie oder Bolschewismus bringen muss. Ja, ich wollte das natürlich nicht auf diese Fragen unterbringen, also in diesem Gegensatz. Mhm. Und das haben wir auch damals nicht gemacht. Mhm. Aber es gibt ja auch noch eine ganz andere Diskussion. Man kann ja nicht alles auf einmal erzählen. Es gab ja eine Vorstellung schon im 19. Jahrhundert innerhalb der Sozialdemokratie von einer alternativen nicht-kapitalistischen Revolution. Das waren die Genossenschaften, die Genossenschaftsbewegung. Da gab es eine bürgerliche Variante und es gab auch eine sozialistische Variante. Es wurde versucht, im Hier und Jetzt eine alternative, eben eine genossenschaftliche oder sozialistische Produktion aufzubauen. Das ist bis auf wenige Ausnahmen ist gescheitert. Das, was am längsten gehalten hat, nämlich bis in die Gegenwart zu uns hinein, aber das ist auch schon vergangen, diese Gegenwart, das war die neue Heimat, also die das Baugenossenschaftswesen, obwohl das immer noch, aber nicht nur so zentralistisch und nicht gewerkschaftsnah, immer noch existiert und was interessant ist, sich das mal anzuschauen. Also es gibt hier auch innerhalb der bestehenden und aktuellen kapitalistischen Gesellschaft, gibt es Formen oder Versuche, andere Formen von Unternehmen zu führen und so im Grunde näher an denjenigen, die davon betroffen sind, die einzuschalten, die mitzuentscheiden und mitbestimmen zu lassen, was wir die Genossenschaften machen. Ich will jetzt nicht weiter eingehen. Jedenfalls gab es das auch damals. Und dann gab es die Gewerkschaften, die ganz klein angefangen. Die hatten ganz andere Sachen, die konnten nicht alles auf einmal machen. Aber sie haben immerhin die Vorstellung entwickelt von einer Gleichberechtigung von Kapital und von Mitbestimmung. Und das führte in der Revolution 18 zu der ersten Zentralarbeitsgemeinschaft, einer Absprache von Gewerkschaften mit den Unternehmerverbänden, dass Gewerkschaften erstmal überhaupt anerkannt werden, weil die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal anerkannt worden sind von den meisten Unternehmern. Und jetzt werden sie anerkannt in der Revolution und dann wird anerkannt, dass sie mitreden. Da haben sich die Unternehmer nicht dran gehalten, das ist eine andere Geschichte. Aber nach der Entwicklung dann in der Weimarer Republik das Mitbestimmungskonzept und daran wird angeknüpft nach 1945 und wird die Montanmitbestimmung durchgesetzt im Bergbau, die paritätische Mitbestimmung und für die anderen Unternehmer wird die fast paritätische Mitbestimmung durchgesetzt in den großen Unternehmen, ist gestaffelt und es wird mitentschieden über die Unternehmenspolitik. Über die großen Fragen, die ein Unternehmen zu treffen hat. Und daneben gibt es noch die Betriebsräte oder die Personalräte. Aber es sind zwei Institutionen. Und es ist überhaupt keine Frage, es gab verschiedentlich in den, vielleicht vor 30 Jahren, als zum ersten Mal, oder 40 Jahre ist es vielleicht, ja, eine größere Arbeitslosigkeit, waren damals 250.000 Leute, wenn ich mich richtig erinnere. Und schon die Welt zusammenbrechen sehen. Aber es wird nicht, es kommt eine, na, die Computer noch nicht, die, vor, die technologische Entwicklung vorher, die numerisch gesteuerten Maschinen kommen auf. Und es wurde diskutiert, werden die Arbeitsplätze dadurch beseitigt? Kommt die totale Kontrolle am Arbeitsplatz und diese ganzen Fragen. Und dann legt die SPD, SPD-geführte Regierung damals zusammen mit den Gewerkschaften, die ein Programm auf Humanisierung der Arbeit, wo hunderte von Forschungsprojekten angeleiert werden, sehr konkret auf Betriebsebene. Was heißt Humanisierung der Arbeit in dem Betrieb, an der Arbeit selbst? Das ist doch genau das. Ich will jetzt nur auf deine Frage eingehen, oder auf der, weil du mir gesagt hast, ich würde das kaprizieren auf diese große Entscheidung, Demokratie oder Nicht-Demokratie. Nein, gar nicht, sondern das sind Fragen, die müssen da getroffen werden und müssen da diskutiert werden, wo die Leute ein bisschen Ahnung haben davon. Nicht von den Parlamentariern, die meistens also überhaupt keine Ahnung haben von diesen Fragen der Produktion. Das sind ja hauptsächlich Lehrer, Rechtsanwälte und sonst noch was, was im Parlament sitzt. Es sitzen ja gar keine Leute mehr drin, keine Ingenieure, Naturwissenschaftler aller Arten und so weiter. Das will ich da gar nicht machen, aber ich will an der Stelle abbrechen. Nochmal zur, ich wollte noch was machen. Darf ich kurz einhaken? Ja, okay. Also, ja, es gibt Versuche der Mitbestimmung in der kapitalistischen Gesellschaft. Ja, es gab Versuche innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, nicht kapitalistische Modelle aufzubauen. Aber insofern, also da sollten uns die Warnung von Marx ja hinreichend klar gemacht haben, dass es innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft nur so begrenzte Mitbestimmung geben kann, nur eine sehr begrenzte Freiheit geben kann. Und dass natürlich auch so eine kleine Insel nicht Kapitalismus nicht funktioniert. Also die Forderung mit ohne eine Weltrevolution wird es auch nicht klappen, hat ja genau damit zu tun. Man kann nicht eine kleine Insel der Freiheit schaffen innerhalb einer Welt von Sachzwängen und ökonomischen Zwängen. Bist du ein anderer in der Weltrevolution? Das ist zumindest das, was man ernst nehmen muss. Weil es eine Menge gesagt wurde, ist das total interessant. Zum Beispiel das Schleswig-Hirn-Abkommen, ne? November 1990. Mit der wichtigste Mann der Gewerkschaften, Ligieren, so still ist, eigentlich der damals dem wichtigsten Vertreter der Unternehmer. Und dann unterzeichnet man was und dann sagt natürlich Stinnes formal, natürlich dürfen jetzt die Gewerkschaften in Betrieb, natürlich dürfen die Gewerkschaften jetzt Leute organisieren und so weiter, Pustekuchen. Das wurde alles ganz anders gemacht. Und mal ganz nebenbei, 1922, da steht in einem privaten Gespräch, erwünscht sich so jemanden wie Mussolini oder vielleicht auch wie Hitler auf den Stuhl des Reichskanzlers. Mit dem so ein Abkommen zu unterzeichnen, ist meiner Ansicht nach ein riesengroßer Fehler gewesen. Denn was die Gewerkschaften gleichzeitig gemacht haben, ist in einer Zeit, wo man darüber reden hätte können, ob man nicht tatsächlich die Eigentumsverhältnisse völlig auf den Kopf stellt, genau darauf zu verzichten. Und ich finde das, was hier zum Beispiel diskutiert wurde, ist humanisierende Arbeitsverhältnisse, das sind unglaublich wichtige Themen. Gerade im Pflegebereich, wenn wir uns angucken, wenn ich auf eine Station gehe, Flugblätter verteilen, da ist eine Krankenschwester da und alle Zimmer auf einer Station sind voll und weiß nicht, wie sie weitergehen kann. Wie es weitergehen soll, wie sie Leute versorgen soll. Natürlich ist dort Humanisierung der Arbeitswelt ein wichtiges Thema. Aber in der Gesellschaft, in der wir leben, ist nie entscheidend, ob die Arbeitswelt human ist, sondern ob sie möglichst viel Profit bringt. Und da ist sehr wohl die entscheidende Frage, nach wie vor, nach meinem Dafürhalten, wem gehört was? Wem gehört das Krankenhaus? Wer trifft die Entscheidung darüber? Wem gehört VW? Wer trifft die Entscheidung darüber? Im Übrigen glaube ich nicht, dass eine Planwirtschaft automatisch zu Sozialismus führt. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr wohl der Meinung, dass eine Gesellschaft sich darüber im Klaren sein muss, was sie will. Ich persönlich finde es einen ganz interessanten Hinweis, wer auch die Grundfragen jetzt aus der Zeit nochmal genauer lesen, finde es einen ganz interessanten Hinweis, dass dort kaum darüber diskutiert worden ist, was produziert werden soll, was meiner Ansicht nach ein großer Fehler ist. So, ne? Sondern es ist sehr wohl die Frage, was wir produzieren wollen. Wenn wir tatsächlich nur als Beispiel auf Individualmotorisierung weiterhin setzen, ne, dann können wir den Planeten hier wahrscheinlich zumachen. So. Also müssen wir natürlich gesellschaftlich darüber reden, wie wollen wir, dass Leute miteinander in Austausch treten, wie wollen wir, dass sie in Urlaub fahren, wie wollen wir, dass sie von ihrer Wohnung zum Arbeitsplatz, zur Freizeit und so weiter kommen. Und das muss sehr wohl gesellschaftlich diskutiert werden. Und da muss auch, ja wohl, das denke ich schon, ein Plan her, der demokratisch diskutiert ist, was wollen wir, wo wollen wir hin? Soll es Individualmotorisierung sein oder sowas wie Carsharing, Taxisystem und gleichzeitig super ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr. Aber das sind alles Dinge, die wir in der Gesellschaft, wo es nur darum geht, Geld einzunehmen mit solchen Firmen, nach meinem Dafürhalten nicht wirklich diskutieren können. Sondern die können wir nur dann diskutieren, wenn wir die Frage des Profits wieder im Nacken setzen haben, sondern es wirklich darum geht, was wollen wir eigentlich für uns als Menschheit erreichen. Aber auch da wird wieder die Frage, wer erstellt diesen Plan? Also selbstverständlich. Wie kriegt man möglichst viele Leute dahin, diesen Plan zu erstellen? Das ist eine offene Frage. Fragen dann? Ja, ich würde gerne mal die Frage in die Runde so ungesprochen, es gibt so unterschiedliche Positionen dazu, wie soll man sowas organisieren, wie kann überhaupt so eine Machtübernahme organisiert werden, kann eine Umwandlung von kapitalistischer Gesellschaft auf dem Boden bürgerlicher Demokratie passieren. Und also die Frage der Partei hat ja gerade für Rosa Luxemburg und dann auch die Bolschewiki eine zentrale Rolle gespielt, ob ihr da Positionen so habt, würde mich interessieren. Also ist das etwas, das heute aussteht? Also ich meine, Lenin und Trotzki berufen sich ja immer auf 1848, den 18. Brumaire und so weiter und so fort, Bonapartismus, Diktatur des Proletariats. Inwieweit ist das eine Aufgabe für uns heute? Oder ist es überhaupt ein Lösungsansatz? Oder ist das irgendwie alte Kamellen, die wir erstmal wegpacken müssen? Also, du hast die Frage eingeleitet mit, du willst es für heute fragen. Also wenn wir heute fragen und wir gucken uns hier um, dann würde ich sagen, im Moment ist nicht die Situation, dass wir kurz davor sind, die Gesellschaft umzustürzen. Ich wüsste weder eine Organisation, die das leisten sollte, noch eine Partei, die das leisten sollte oder könnte, sondern im Moment sind wir eher mit einer Situation konfrontiert, dass wir einen Rechtsruck irgendwie stoppen sollten, ohne dass wir genau wissen, wie das gehen kann. Von daher, ich bin eigentlich immer sehr dafür, dass man konkreter da, wo man gerade steht, historisch diskutiert. Und insofern ist das, wenn es Fragen einer fernen Vergangenheit oder einer fernen Zukunft. Ja, vielleicht doch mal ein bisschen anders argumentieren wollen. Und zwar, man muss historische Erfahrung ernst nehmen. Und es gibt ja eine Reihe von Experimenten mit dem Modell Einparteiendiktatur und Sozialismus. Und also gerade jetzt, wenn wir in Leipzig sind und in der DDR ist ja noch nicht so lange vorbei, ja, muss man doch sagen, also diese, so geht es schon mal nicht. Das hat sich herausgestellt, das war in der Wirklichkeit. In Russland oder in der Sowjetunion, so geht es nicht. Und jetzt können wir uns natürlich noch anschauen, was ist übrig geblieben von den Ländern, die sich auf Marxismus, Leninismus beziehen, eine Einparteiendiktatur realisiert haben. Wie sieht es in diesen Ländern aus? Gucke ich nach Nordkorea, bekomme ich das Grausen. Gucke ich nach China, da wird es ambivalent, aber sowas gab es überhaupt noch nicht. Und da sieht man, dass die Geschichte immer wieder neue Gebilde hervorbringt. Einparteiendiktatur und Kapitalismus. Und zwar ein Kapitalismus, der viel schlimmer ist, als das, was hier in Westeuropa an Kapitalismus sich entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal in China gewesen ist oder dahin gefahren ist und sich das mal ein bisschen angeschaut hat. Ich habe mir das Vergnügen kann ich jetzt nicht gerade sagen, aber ich habe mir diese Anstrengung unterzogen auch. Und deshalb nenne ich so das Stichwort Wanderarbeiter und. Ja. Keine Gewerkschaften. Nichts. Eine absolute Rechtlosigkeit der Arbeiter. Wie zu keinen Zeiten hier in Westeuropa. Nach Kuba, ich will das Kuba-Beispiel, oder jetzt die neueren Versuche der Venezuela, was hat der Staat gemacht in Venezuela? Ja. Die Leute ins Elend getrieben. Ja. Man kann darauf warten, was danach passiert. Also wenn es ein Beispiel gäbe in der Geschichte, wo ein Parteiendiktatur in der Absicht, den Sozialismus schneller herbeizuführen, weil die Massen offensichtlich zu blöd sind, das zu begreifen, muss man sie zwingen, Einparteiendiktatur meint der Erziehungsdiktatur, um den Weg zum Sozialismus abzukürzen. Es gibt kein konkretes Beispiel, dass man ansatzweise einen positiven Schritt mehr Humanität, mehr Demokratie, mehr Lebensqualität für die Menschen, und zwar für die Unteren, dafür gesorgt hätte. Und wenn man sich anschaut, zu wünschen, dass der Staat zerbrochen werden muss, abgeschafft werden muss. Da hat man aktuell vor Augen, was passiert, wenn die Staaten zerfallen, wenn sie nicht mehr funktionieren, wenn sie in der besten Absicht kaputt gemacht werden wie in den arabischen Ländern. Ich finde, das ist so die Gegenwart voll von Beispielen dafür, was im Grunde fantastische sozialistische Theorien aus dem 19. Jahrhundert in Unschuld formuliert haben. Dass die Anarchisten diese Kinderei von Abschaffung des Staates auf ihre Fahne geschrieben haben, ja, das haben die nicht aus bösen Willen gemacht, die haben auch nicht daran geglaubt. Aber sich mal anzuschauen, was passiert mit einer Gesellschaft, wenn der Staat zerfällt und wenn es nicht gelingt, und es gelingt eben nicht, dann eine neue Ordnung aufzubauen über Nacht, sondern es endet regelmäßig in Terror, in Bürgerkrieg, in Gewalt und in Elend, der, und vor allem der anderen Schichten. Die waren davor, also, hier in diese Richtung zu gehen. Es ist gut, oder? Ich würde gerne nochmal eine Frage dazu stellen. Also wenn Sie sagen, dass es im Umkehrschluss möglich ist, auf dem Boden bürgerlicher Demokratie so etwas wie eine nicht-kapitalistische Wirtschaft zu organisieren und oder umzusetzen, oder würden Sie sagen, dass Kapitalismus quasi die Endstation ist? Nein, das ist ja überhaupt keine Frage, dass bringe jetzt hier kein bürgerlicher Kapitalismus. Und das Grundgesetz zum Beispiel, das muss auch dann konkret werden, das Grundgesetz erlaubt jederzeit, in Richtung Sozialismus zu gehen. Warum denn nicht? Es ist der Sozialisierungs-, die Enteignungsmöglichkeit. Es sind hier 50% des Bruttosozialprodukts, werden sowieso über den Staat hier konsumiert, beziehungsweise in seinen Betrieben verbraucht. Ja? Und warum kann man die Freiheit, wenn man das will? Es geht nicht, also ich finde, dass gerade das Grundgesetz der Bundesrepublik alles zulässt, solange es im Rahmen der Institution und der pluralen Demokratie bleibt. Wenn man hier eine Mehrheit bekommen würde zwischen SPD, Grünen und wer käme noch in Frage, das weiß ich jetzt nicht. Die Linken natürlich nicht, ja, weil die haben so viel, sagt man, Dreck am Stecken, dass man mit denen einen Sozialismus bestimmt nicht aufbauen kann. Ja? Das sind die Sozialdemokraten dann schon lieber, aber das kann man selbstverständlich machen. Also, vielleicht jetzt nochmal zurück zu der Frage, jetzt wegen Organisationen abbauen. Das ist jetzt für mich eine schwierige Frage, weil ich das für mich entschieden habe. Ne? Also, ich habe mit dem Moment, wo ich eingefällt bin in die SAV, habe ich das für mich entschieden, dass es notwendig ist. Ich kann jetzt sagen, warum es für mich notwendig ist, weil ich sehr wohl denke, dass es notwendig ist. Zum Beispiel Thema Rechtsruck und so weiter. Ne? Also, ich glaube erstens, dass es für mich unglaublich wichtig war, wenn ich politisch aktiv bin, gegen die Wieder in Dresden, gegen die Privatisierung vom Krankenhaus, gegen die Privatisierung der Wohnung in Dresden damals und. Dann war es für mich immer wichtig, mit Leuten zusammenzukommen und darüber zu diskutieren, was kann als nächstes passieren, wen müssen wir ansprechen, was können die Schritte sein. Das ist für mich unerlässlich. Ne? Wir treffen uns regelmäßig, wir diskutieren darüber und da ist es für mich absolut wichtig, dass Leute, dass ich mit Leuten mich im Austausch stehe, dass sie mir Widerwort geben, dass ich denen Widerwort geben kann, das ist total wichtig. Ne? Wir haben eine Genossin, die sitzt im Personalrat im Krankenhaus, die redet darüber, weil du an so diffizile Fragen rankommst. Ne? Und wir wollen Lüttenbuch zitieren, wir müssen uns ja bei jeder Frage, die wir beantworten, die Frage stellen, können wir dann einen Schritt näher dorthin, wo wir hinwollen. Und das ist in so einem kleinen im Personalrat unglaublich schwierig. Ne? Da geht es dann um so Fragen wie, jetzt wird ein ehemaliges Personalratsmitglied rückgruppiert, der hat sich auch selber ein bisschen höher gruppiert, als er hätte durchgebucht. Wie reagiert man darauf und solche Sachen? Ne? Also da gibt es so viele diffizile Fragen, dass es meiner Ansicht nach mit alleine nicht funktioniert, sondern man muss es gemeinschaftlich zusammentun. Dafür braucht man eine Organisation und so. Ne? Wenn es jetzt um die Frage geht, Rechtsruck, ne? Wenn es jetzt um die Frage geht, wie reagieren wir nächstes Jahr, ne? Wenn der Wahlkampf und wird schlimm werden von Anfang des Jahres an, was da passieren wird, wie reagieren wir darauf? Da braucht man Leute, mit denen man zusammenkommen kann, im Austausch stehen kann, wo wir die Fragen stellen, was für Material brauchen wir, mit wem können wir reden, wie können wir die ansprechen. Ich glaube, das ist absolut entscheidend. Und ich glaube, es ist für jede größere Kampagne wichtig, eine Organisation zu bilden. Es ist wichtig, um mit anderen in Diskussionen zu stehen, auch über die Stadt hinaus, über die Ländergrenzen hinaus, global im Endeffekt. Ne? Erfahrungen auszutauschen, deshalb finde ich es total wichtig, das aufzubauen. Und es ist ja auch so, dass wenn man jetzt eine sozialistische oder befreite Gesellschaft will, ne, gibt es eine Menge Hinderungsgründe. Das sind vor allem diejenigen, denen die Produktionsmittel gehören, weil die nicht an den Profit hängen. Aber die haben unglaublich viel, wenn die uns aufbieten können. Ne? Und da brauchen wir, glaube ich, eine Organisation, die uns hilft, da stark zu sein. Deshalb ist es für mich wichtig. Für mich ist es wichtig, eine Organisation aufzubauen. Ich halte es für unerlässlich. So. In der Frage, ist es innerhalb dieses Gesellschaftssystems und mit dem Grundgesetz möglich, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen? Jetzt muss man mal da, glaube ich, genau hingucken. Also 50%, hast du gesagt, werden eh über den Staat konsumiert und so weiter. Also die Staatsquote in Schweden ist noch viel höher, aber ich glaube, in Schweden haben wir jetzt keine sozialistische Gesellschaft. Ne? Weil der Staat ja auch als ideeller Gesamtkapitalist agiert und nicht nur einfach irgendwie. Deshalb bin ich schon der Meinung, es geht um eine ganze Menge Dinge weit über das Grundgesetz hinaus. Weil das Grundgesetz ja schon auch das Eigentum schützt. Und das Interessante ist ja, das Eigentum wird ja nicht unterschiedslos geschützt. Es steht ja nicht drin, wir schützen das persönliche Eigentum, das heißt von der Omi und Fernseher und deine Broschüre, die du hast oder so, ne? Sondern man sagt unterschiedslos. Und dadurch wird dieser Unterschied zwischen Privateigentum und Produktionsmitteln und persönlichem Eigentum total verwischt. Ne? Das hat ja auch einen Sinn, dass der verwischt wird. Nämlich damit alle Leute sagen, es ist ja wunderbar, wenn der Staat das Eigentum garantiert. Aber was er damit macht, ist, dass er sehr wohl das Privateigentum an Produktionsmitteln erhalten will. Es gibt kein Interesse vom bürgerlichen Staat, das komplett abzuschaffen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Und im Sozialisierungsartikel muss man ja auch mal ehrlich klar sagen, wann ist der in welcher Form mal so groß angewandt worden und wie könnten wir denn den so groß anwenden? Ich bin der Meinung, dass man da Sachen ausnutzen muss. Ne? Dass man sehr wohl Verstaatlichungen verlangen muss, ne? Und dass man sehr wohl auf diesen Artikel auch hinweisen sollte. Auch völlig richtig. Aber zu sagen, es ausgeht von diesem Artikel, wie die Bürger sich transformieren können in eine befreite Gesellschaft, halte ich für ehrlich gesagt relativ naiv. Hast du was dazu? Ich also, will noch eine andere Sache aufmachen, deswegen will ich erstmal neugierig noch fragen. Ich würde gerne nachfragen, wenn es darum geht, innerhalb des politischen Systems da den Diskurs einzuführen. Wüsste ich gerne, woran meinen Sie denn, dass es liegt, dass es jetzt nicht wirklich bisher so richtig geklappt hat? Und wenn ja, wo gibt es Wege, wie man diese politischen Mehrheiten organisieren kann? Darf ich kurz fragen? Ja. Wo seht ihr denn eigentlich den großen Willen, irgendetwas zu enteignen, zu vergesellschaften? Das liegt ja innerhalb meiner Fragestellung auch. Nicht bei den Menschen, die es besitzen, sondern bei der anderen Seite. Also, wo sind die? Aber verzeihen Sie, weil ich das ziemlich genau weiß, weil da extrem laut nach im Pflegebereich steht die Frage andauernd. Es stellen andauernd gerade eben Pfleger und Schwestern die Frage, wenn sie im privaten, privatisierten Krankenhaus arbeiten, in der privatisierten Pflegeeinrichtung, ob das nie dekommunalisiert wird. Die Frage steht dort andauernd. Das ist eine ganz andere Frage. Und das hat aber wieder den Staat abzugeben. Und an welchem Staat? Ja, es heißt zumindest erstmal, es aus den Hand derjenigen zu nehmen, die da Profit machen wollen. Ich will mal versuchen, eine Antwort zu geben. Warum keine Mehrheiten für sagen wir, ein sozialistisches Experiment innerhalb unserer Verfassung zustande kommen? Der Fakt, dass noch keine Mehrheiten dafür zustande gekommen sind, da braucht man nicht drüber diskutieren, das ist so. Ja? Oder ist jemand der Meinung, dass es anders sein sollte? Das heißt, die Wähler haben hier die Möglichkeit, über die verschiedenen Konzeptionen der Parteien. Das ist jetzt heute viel schwieriger, als es nach 45, sondern nach 49 gewesen ist, wo die SPD noch aufgetreten ist als Klassenpartei des Proletariats, wie das damals so schön hieß, oder der Arbeiterschaft, je nachdem, wie sie das formuliert haben. Es gab die KPD. Es gab das Zentrum, also die bürgerlichen Parteien, es gab die Liberalen, es gab so merkwürdige Parteien noch, deren Name ich jetzt mittlerweile vergessen habe, oder wenn ich einfällt, die aber keine Rolle mehr spielen. Aber jedenfalls konnten die Menschen 49 darüber abstimmen, aber auch schon während der ganzen Weimarer Zeit, welcher Konzeption einer Partei sie ihre Stimme geben. Und wenn wir das am Schluss zusammengezählt haben, da gab es nie eine Mehrheit für sozialistische Parteien. Zur Nationalversammlung hat die SPD 34 Zerquetschte bekommen, NSPD, und die USPD hat 9% oder 7% bekommen. Bei der ersten Reichstagswahl, hier zur Nationalversammlung hat die KPD nicht kandidiert, der ist boykottiert. Zur ersten Reichstagswahl 20 hat die SPD, glaube ich, 16 Stimmen verloren, dafür die USPD gewonnen. Insgesamt ist der Anteil der Linken und die KPD hat 2% bekommen damals. Also 2% der Bevölkerung geben einer Partei, die die Diktatur des Proletariats natürlich durch sie ausgeübt wird, dann die Stimme. Da kann man sich mal vorstellen, was für eine unglaubliche Unterdrückungsmaßnahme das gewesen wäre. Hier dass die 2%, die 98% der Bevölkerung hier in die Knie zwingen wollen. Das wäre ein Geschlachte gewesen, das so schlimmer gewesen wäre wie in der Sowjetunion oder in Russland. So etwas kann man doch ernsthaft, wenn man das mal überlegt, nicht wollen. Das hat mit Sozialismus gar nichts zu tun. Es gab auch, vor Lenin ist keiner auf die Idee gekommen, dass Sozialismus in Verbindung mit einer Einparteiendiktatur geschaffen werden soll. Kein Mensch ist auf so eine Idee gekommen. Ja, und plötzlich wird es zur Wahrheit erklärt. Es ist doch nicht so, dass das dass das irgendwie ewige Wahrheiten gewesen wären. Das erfinden manchmal Leute und dann laufen Leute hinterher, die das auch gut finden. Also man kann sich eben sagen, es gibt einfach gerade keine politische Mehrheit. Es gab noch nie welche. Und es kommt doch darauf an, dass die, und das ist doch das Ringen und das macht die, deshalb, ich finde, dass die parlamentarische Demokratie eben diesen Rahmen zur Verfügung stellt, dass die unterschiedlichsten Parteien mit den krudesten Vorstellungen, die können sich bewerben um die Gunst von Wählern und Stimmen und um ihre Programme und um die Umsetzung. Und das entscheiden dann die Wähler. Wenn man Anhänger von Demokratie ist, dass man sagt, alle Menschen sind gleich, jetzt auf der politischen Ebene. Und das gleiche Recht. Und die gleiche Stimme, das gleiche Gewicht an Stimmen. Egal, ob ich arbeitslos bin oder ob ich Kapitalist bin, habe ich auch nur eine Stimme. Auf dem Wahlzettel ist es dann nicht mehr zu sehen, wer ein größeres soziales Gewicht hat. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, und das ist doch, muss doch zu denken geben, dass in der Weltwirtschaftskrise in Weimar die Arbeiter dann und die, vor allem die Arbeitslosen nicht zur KPD gelaufen sind oder zur SPD, sondern zu den Nazis. Ja, warum machen die das? Ja. Und die ganzen Konzeptionen, vor allem, ich wiederhole mich dann noch mal den Hinweis auf das andere, die versucht haben, mit einer Erziehungsdiktatur die Leute zu überzeugen, dass der Sozialismus eine gute Sache sind, sind Katastrophen und es ist ein einziges Fiasko. Allein der Bürgerkrieg in der Sowjetunion hat 20 Millionen Tote gekostet. Und Ebert und die MSPD und die USPD von den Bürgerlichen rede ich da gar nicht in dem Zusammenhang. Es wurde ja diskutiert, wenn man sich den Vorwärts anschaut, jeden Tag die Berichte über die Entwicklung der russischen Revolution Februar folgende. Es wird offen diskutiert, die Bolschewiki propagieren den roten Terror zur offiziellen Regierungspolitik. Der Lenin rechtfertigt, dass alle, die anders denken, als sie umgebracht werden mit der Geheimpolizei ohne Gerichtsverfahren. Rechtsstaat wird einfach abgeschafft. Das wird ja diskutiert in den Zeitungen. Und der Ebert ist deshalb dagegen, diesen Weg zu gehen, weil er den Bürgerkrieg vermeiden will. Er will keine Schlacht hier in Deutschland haben. Er will, dass hier das ganze Volk entscheidet darüber, was die politische Zukunft in Deutschland ist. Und an diesem, wenn man das nicht begriffen hat, dass das ein zentraler Punkt ist in der deutschen Geschichte, dann tut es mir auch leid. Ja, also das ist, ich möchte jetzt schon mal kurz einhaken. Ne? Also erstens, ich glaube, dass du gerade gegen Gespenst kämpft, weil ich glaube, niemand möchte es hier, dass 2% über 98% haben. Das hat nie irgendjemand gesagt. Und ich glaube auch, dass hier niemand jetzt sagt, er will eine Einparteiendiktatur und versteht das als Sozialismus. Ne? Das ist Nummer eins. Das ist überhaupt nicht mein Bild oder unser Bild als sozialistische Alternative von Sozialismus. Ne? Ich muss aber sagen, das Kuriosum ist ja, dass wir es gerade eben andersrum erleben. Gerade eben besitzen 8 Menschen auf der Welt genauso viel Besitz wie 3,7 Milliarden ärmsten Menschen. So, also wir erleben es gerade eben andersrum. Das sind, Leute, die passen in einen Van. Eine ganz kleine Minderheit von Menschen herrscht mittels des ökonomischen Gewichts, was sie haben, über eine riesengroße Zahl von Menschen. Und es macht sehr wohl einen Unterschied, wie viel Geld eine Partei durch Spenden von Großindustrie bekommt oder ähnliches, um auf diese Art und Weise Stimmen zu fangen. Bei der NSDAP war es spätestens ab 31, 32 der Fall, dass sie extrem viele Stimmen und extrem viele Spenden bekommen hat und dadurch sonst was für Werbekampagnen losdrehen konnte, die SPD und KPD nie konnten. Dazu hat die KPD aufgrund von Stabilisierung und die SPD aufgrund dessen, dass sich an den Weimarer Staat nicht erinnert, der schon lange nicht mehr das war, was es überhaupt mal gewesen ist, Präsidialdiktatur und so weiter, da haben sie extreme Fehler gemacht, deshalb die Stimmenmehrheiten so aussahen, wie sie aussahen. Und nochmal eins, also einfach zu sagen, in der Nationalversammlung hat es keine sozialistische Mehrheit gegeben, übersieht meiner Ansicht nach, wie zum Beispiel das Zentrum damals aufgetreten ist. Das Zentrum ist genauso aufgetreten wie die CDU, CSU noch 1945 im ersten Jahr. Stichpunkt Ahler-Programm 1947. Das Zentrum hat sich als christliche Volkspartei bezeichnet, hat gesagt, sie ist eine sozialistische Kraft, sie ist für die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien und so weiter. Und es gab eine ganze Reihe von christlichen Arbeiterinnen und Arbeitern, die christliche Volkspartei das Zentrum gewählt haben, in der Annahme, die machen dann genau das. Das war das Versprechen, übrigens auch das Versprechen von CDU und CSU nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und als dann die soziale Marktwirtschaft kam, wurde auch gesagt, wir führen noch eine ganze Menge von sozialistischen Dingen ein und so weiter. Also einfach nur zu sagen, die Leute wollten das nie, ist meiner Ansicht nach zu einfach. Das ist ein zu einfaches Bild davon, wie bürgerliche Demokratie funktioniert und wie sie nicht funktioniert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass heutzutage, jetzt in der Form von bürgerlicher Demokratie, wie wir sie erleben, jeder dasselbe Recht hat, über Sachen zu bestimmen. Wäre das der Fall, hätte es den Sozialabbau 2004, 2005, was wir heute als Hartz IV bezeichnen, nicht gegeben, weil eine Mehrheit damals dagegen war. Die Mehrheit ist nach wie vor gegen Auslandsansätze der Bundeswehr. Trotzdem haben wir sie im Ausland. Die Mehrheit in der Bevölkerung hat sich immer und immer wieder gegen Privatisierung im Gesundheitswesen ausgesprochen. Trotzdem findet das statt. So. Also kann man irgendwie nie sagen, dass es einfach nur durch Mehrheitsentscheidungen entschieden wird, was heute passiert, sondern es gibt eben sehr wohl andere Sachen. Ne? Es gibt sehr wohl andere Entscheidungskomitees und es gibt sehr wohl andere Entscheidungsgremien, als einfach nur ein Bundestag, wo dann jeder reinkommen kann, der da reingewählt werden möchte. So einfach funktioniert es mal in Anführungsstrichen. Würde es so einfach funktionieren, gäbe es wahrscheinlich kein Problem. Aber es gibt ja offensichtlich eins, und wir sind ja alle heute hier. Oh yeah. Ja, ich würde Olaf gerne dazu ermutigen, die Brücke zur G20 zu schlagen. falls du deinen Kopf drauf hast. Nein, müsst ihr euch natürlich nicht darauf, aber ich kann es vielleicht nochmal deutlicher sagen, was mein Anliegen heute Abend ist. Wir wissen nicht, wie eine sozialistische Gesellschaft aussehen könnte. Wir wissen nicht, wie wir da hinkommen. Wir wissen noch nicht mal kleinere Sachen. Jetzt parallel dazu, dass wir hier heute Abend sitzen, beginnt in Hamburg ein Festival der grenzenlosen Solidarität, zu dem die Gruppen aufrufen, die vor einem Jahr gegen die 20 nach Hamburg mobilisiert haben. Und diese Gruppen müssen gerade von Grund auf die Frage diskutieren, was ist überhaupt ein politischer Kampf gegen die herrschende Gesellschaft. Die Sprecherin, die am häufigsten zitiert wird von der interventionistischen Linken, die ist gerade mit den Worten in der Presse zitiert worden, ja, wir müssen uns fragen, ob wir das gut vermitteln können, wenn wir Leuten ihre Autos anzünden und dann sagen, was ist der richtige Weg, die aus dieser Gesellschaft auszubrechen. Oder wenn wir Angst haben, auf die Straße gehen, Angst davor haben, auf die Straße zu gehen und Angst davor haben, sich an. So weit geht's. Angst davor haben, auf die Straße zu gehen und sich an Demonstrationen zu beteiligen. Und zwar Angst auch haben vor Gewalt, vor linken Gruppierungen. Also, damit will ich sagen, nicht so große Fragen, die jetzt gerade diskutiert wurden, sondern viel kleinere Fragen bereiten uns Kopfzerbrechen. Und gerade was im Nachklapp zu G20 passieren wird und jetzt gerade aktuell passiert, das wird uns noch ein paar Monate und vielleicht sogar noch ein paar Jahre beschäftigen. Insofern fand ich die Frage vorhin nach, wie könnte das alles funktionieren und braucht man das für eine Partei oder eine Organisation, finde ich nicht gerade so die dringendsten Fragen auf der Agenda. Was sind die denn? Die dringende Frage, und damit würde ich nächstes großes Fass aufmachen, aber da oben steht schon die Person, dass die 9 Jahre alle Räume geschlossen werden und sie hätten das vielleicht heute nicht zu können. Ja. Okay. Ja, so werden die Englischen. Okay, perfekt. Dann. 10 Minuten nochmal, aber dann fängt es noch raus. Okay, dann sage ich die Frage doch nochmal. Ja, ja. Dann können wir das, ja. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe in den Disc reingeguckt, die ich sehr gut finde. Ich habe in euer Buch reingeguckt, Brandstifter, AfD, Pegida, Islamhass. Und nach dem Titel dachte, wir sind uns einig. Und dann lese ich bereits im Vorwort, dass ihr schreibt, letztes Jahr, wir sind davon überzeugt, dass wir nicht Zeuge eines allgemeinen gesellschaftlichen Rechtsbruchs sind, sondern einer gesellschaftlichen Polarisierung. Ich weiß nicht, wieso man im Jahre 2017 sowas schreibt. Und damit will ich eine weitere große offene Frage verknüpfen, die sich stellt. Wie kann man den Leuten Rassismus austreiben? Wie kann man den Menschen Antisemitismus austreiben? Wie kriegt man das aus den Köpfen raus? Das ist eine weitere große Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich glaube, ich wäre froh, wenn jemand sie hier beantworten könnte. Aber es sind gleichzeitig die Sachen, die anstehen. Also, wir müssen irgendwas machen gegen diese Rechtsbruch, denn es wird nicht besser. Und das wird so eine große Frage. Aber so einen Satz, den zu veröffentlichen, finde ich einfach nur gefährlich. Oder das ist nicht erklärt. Also, wenn Sie es angesprochen wurden, oder was Sie beantworten, das wäre natürlich cool gewesen, wenn du auch ein paar andere Sachen auf uns gelesen hättest, um eine ganze Menge mehr dazu schreiben und so. Wäre auch cool gewesen, wenn du das Buch vielleicht von vornherein durchgelesen hättest, wenn du die Zeit gehabt hättest. Aber Fakt ist, und das glaube ich sehr wohl, ne, wenn man sich weltweit Auseinandersetzungen ansieht, ne, dann gibt es sehr viel mehr als nur den Rechtsvergehen in Europa. Es gibt sehr viel mehr Kämpfe auf dieser Welt und es gibt auch sehr viel mehr Kämpfe hier, die in eine ganz andere Richtung weisen. Dass gerade eben tausende Leute immer wieder auf die Straße gehen, in die Straße treten, ich sage es immer wieder, im Pflegebereich, hat mit Rassismus nichts zu tun. Und ich glaube, ja, das ist auch durchaus eine andere Polarisierung. Wenn ich mit den Leuten unterhältst, die dort im Kampf sind, so, dann hat die AfD im Wesentlichen keine Chance. So. Und deshalb glaube ich sehr wohl, dass es durchaus eine Polarisierung in Stimmung gibt. In Dresden, ne, wo die wieder seit Jahren auf die Straße geht, ne, sind hier in den Kräften die Gegenaktivitäten organisiert. Es gehen auch wieder tausende gegen wieder auf die Straße. Das heißt, natürlich gibt es eine Rechtsverlagerung, es gibt natürlich eine Rechtsverschiebung in der Politik, wenn man sich anschaut, was CDU, CSU und so weiter gerade eben tun. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt sehr wohl auch den Gegenpol auf der Linken, aber, und das sind wieder bei der Organisation, nicht Organisation, der wird nicht organisiert. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und das ist auch das, was wir in dem Buch wieder angesprochen haben. Wir erleben gerade eben für uns sichtbar einen Rechtsruck, weil auf der Linken die Gegenkräfte nicht organisiert werden. Und ich glaube, das ist meiner Ansicht nach nie falsch. Und da sind eine ganze Menge Kräfte gefragt, auch Gewerkschaften beispielsweise, werden und, die gerade eben nach meinem Dafürhalten, aber das ist ein anderes Thema, eher schwierige Taktikform bei dem Pflegethema. Aber genau das ist halt die Frage, dass wir gerade vernehmen, ist natürlich ein Rechtsruck, weil auf der Linken, wie gesagt, zu wenig Gegenkräfte haben. Das schreiben wir nicht. Okay, aber dann ist der Satz einfach das Gegenteil wahr von dem, was ihr im Satz sagt. Weil in dem Satz sagt ihr, dass okay. Ich denke, wir müssen hier das Gespräch also okay. in einem Hof haben. So, danke, dass ihr alle da seid und